Ja, hallo allerseits, vielen Dank für die Einladung. Auch wenn wir im kleinen Kreis sind, es ist sehr toll, immer wieder sehr toll, auch mit Menschen außerhalb Italiens über unsere Situation sprechen zu können, diskutieren zu können und eben auch ein bisschen eine Perspektive zu entwickeln, eben über die Grenzen, über die nationalen Grenzen hinaus. Wir sind ja, denke ich, alle internationalistisch unterwegs und das ist in unserem DNA und das müssen wir auch pflegen. Und darum ist es auch sehr toll, solche Momente gemeinsam haben zu können. Genau, wenn wir über Italien sprechen, heute ist es natürlich etwas, das ein bisschen im Kontrast steht zu den Diskussionen, die ihr vielleicht das letzte Jahr hattet und auch morgen und in den nächsten Tagen. Also Antonio Gramsci in den 20er Jahren, er hat ja El Biennio Rosso erlebt, also diese 2 Jahre von intensiven Klassenkämpfen und Fabrikkämpfen von Arbeiterinnen in Turin vor allem, aber nicht nur. Der ganze industrialisierte Norditalien war ja sehr stark von Arbeitskämpfen geprägt in jener Zeit. Wenn wir über die 60er und 70er Jahre sprechen, also nach dem Zweiten Weltkrieg, dann war das auch eine Phase, eine Hochphase des Klassenkampfes in Italien. Und heute sind wir eigentlich in einer fast total entgegengesetzten Phase. Eine Phase, die begonnen hat mit der Krise der 90er Jahre, also mit der Auflösung der Sowjetunion, mit der Auflösung auch der kommunistischen Parteien in ganz Europa und besonders in Italien. Italien hatte ja die stärkste kommunistische Partei in der ganzen europäischen Landschaft und hat heute eigentlich zwei Sachen, eigentlich keine linke Repräsentanz mehr in den Institutionen, eine sehr geschwächte und zersplitterte linke Tradition, vor allem linke Parteien und auch eben ein sehr, wir erleben gerade einen Tiefpunkt des Klassenkampfes, also was wir in Frankreich zum Beispiel erleben oder eben auch in Deutschland, was wir gesehen haben mit den Streikbewegungen der letzten Wochen, in Belgien, in England, in Spanien. Das sind alles Momente, die wir zurzeit nicht erleben. Also wir haben eher einen sehr befriedigenden Moment, obwohl die Krise sehr tief ist, obwohl ich glaube, die ökonomische Situation in Italien wohl die prekärste ist im europäischen Vergleich, haben wir eine sehr passive Klasse heute und auch vor allem sehr passive und total integrierte Repräsentanten der Arbeiterinnenklasse, also vor allem der Gewerkschaften, die es heute immer noch nicht wagen, einen Streik auszurufen, Solidaritätskundgebungen auszurufen mit den Bewegungen in Frankreich und so weiter und so fort. Also wir erleben eine Situation, die ziemlich kompliziert ist. Und ich werde jetzt aber versuchen, in den nächsten 30, 35 Minuten einen Fokus zu setzen auch auf die migrantischen Kämpfe, weil die migrantischen Kämpfe eigentlich die interessantesten waren in Italien in den letzten Jahren. Und weil ich denke, dass eben ausgehend von diesen Kämpfen auch ein Wissen diskutiert werden kann, wie heute eine revolutionäre Linke sich irgendwie orientieren kann, soll und muss, um nicht ganz unterzugehen. Und beginne darum auch mit der Demonstration, die wir hatten am letzten Freitag, am 28. April. Versammelten sich in Rom etwa 4000 Migrantinnen und Migranten aus ganz Italien. Das war nach langer Zeit eine wichtige und auch zentralisierte Demonstration von Migrantinnen, die entschieden haben, sich die Straße wiederzunehmen, die entschieden haben, wieder als Protagonistinnen ihres eigenen Schicksals sozusagen auf das politische Terrain zu gehen, um eben Nein zu sagen zu dem, was sich in den letzten Monaten entwickelt hat mit der neuen Regierung um Giorgia Meloni. Also diese, das können wir dann auch diskutieren, ob wir sie als ultrakonservative, neofaschistische oder wie auch immer Regierung bezeichnen sollen. Aber sicherlich, was klar ist, ist, dass Migrantinnen und Migranten erneut und vermehrt unter Druck stehen und angegriffen werden, ihre Rechte angegriffen werden durch die Giorgia Meloni-Regierung von Fratelli d'Italia, Lega und Forza Italia. Und warum sind die Migrantinnen wieder auf die Straße gegangen? Weil halt in den letzten Monaten, eben wie ich gesagt habe, einige Sachen passiert sind, die einfach zu viel waren. Und ein Ereignis war dieses Bootsunglück bei Cutro. Das sind am 26. Februar ist ein Boot ein überfülltes Boot aus Izmir, aus der Türkei gestartet und ist nach Italien gegangen mit Hunderten von Geflüchteten auf diesem Boot. Und vor den Küsten Italiens ist dann das Schiff hat dann begonnen zu sinken. Die italienische Küstenwache hat dann eine Meldung bekommen, auch von den NGOs, die im Mittelmeer aktiv sind. Und die haben die Information bekommen, dass ein Schiff dort gerade am Kentern ist, dass das Schiff vollgeladen ist mit Menschen und dass die Küstenwache doch intervenieren soll, um eben diese Menschen zu retten. Die Küstenwache ist dann ein bisschen rausgefahren, ist aber dann wieder zurückgekommen, weil die Erklärung dann im Nachhinein war, dass eben der Sturm zu groß war, dass der Wind zu stark war. Man spricht von irgendwie 7 Knoten, die da gerade in diesem Moment die Windstärke. Und wir haben dann im Nachhinein haben sich dann eben NGOs, aber auch Rechtsanwälte, Anwältinnen haben dann eben gezeigt, dass das alles eine große Lüge war und dass der Staat eigentlich aufgrund einer politischen Intervention von der Regierung eigentlich diese Menschen ertrinken gelassen hat. Also die Küstenwache, die italienische Marine hat bei weitem Schiffe, die eben auch bei viel stärkeren Winden und bei größeren Stürmen eigentlich ins Wasser rausfahren kann, um eben auch Menschen zu retten. Das wurde aber bewusst nicht gemacht und darum sprechen wir heute von einem Staatsmassaker. Es sind über 90 Leute sind gestorben in diesem Bootsunglück und das sind darunter über 35, 36 Kinder auch, also Minderjährige. Das ist also eine Tragödie, die natürlich staatlich geplant war und da haben eben die Menschen gesagt, nein, das ist jetzt, das genügt, das ist wir können nicht mehr zuschauen, wie wir Migrantinnen einfach nur so behandelt werden, ohne dann, dass unsere Rechte respektiert werden. Seit 2013, seit 10 Jahren schon sind nun über 26.000 Menschen gestorben im Mittelmeer. Eine der größten Tragödien ereignete sich am 3. Oktober 2013. An jedem Tag sind 368 Menschen gestorben vor Lampedusa bei einer Überquerung von Libyen nach Sizilien. Und seither sind 26.000 Menschen gestorben. Und das ist eine ganz klare Message an die Migrantinnen und Migranten, dass ihr Leben eben weniger wert ist als die Leben der Europäerinnen und Europäer. Und das wurde auch noch einmal klar. Und ich will da ein bisschen darauf eingehen, weil ich denke, dass es eben interessant ist, um zu sehen, welcher Charakter auch die italienische Regierung heute hat. Indem ich einige Zitate, einige Erklärungen der Ministerinnen und Minister von Italien nach dem Massaker in Cutro, was die gesagt haben. Da war zum Beispiel Matteo Piantedosi, das ist der Innenminister, der hat die Opfer selbst beschuldigt, eigentlich schuld zu sein an dieser Tragödie, weil er gesagt hat, er hat dann Sätze geäußert wie, also auch wenn Verzweiflung herrscht, ich würde nie mein Land verlassen, denn ich bin ein verantwortungsbewusster Mensch. Oder eine zweite Sache, die er gesagt hat, es ist die Verantwortung liegt bei den Müttern der Menschen, die geflüchtet sind. Man schickt die Kinder nicht einfach so weg aus den Familien. Die Premierministerin Giorgia Meloni hat gemeint, es war ein ganz einfacher Unfall. Also die Verantwortung liege sicherlich nicht bei den staatlichen Behörden. Und sie hat dann eben gemeint, ein Unfall, der von den Schmugglerinnen und Schmugglern herbeigeführt wurde. Und hat dann auch eben sehr schnell eine Gesetzesänderung durchgeboxt, indem man eben Schmugglerinnen und Schmuggler mit bis zu 30 Jahren Haft bestrafen will. Was heißt das genau? Dass eben, wenn ein Boot, ein Schiff über das Mittelmeer kommt und ihnen dann ankommt, wird der Fahrer, die Fahrerin dieses Bootes dann bestraft, weil diese Person als Schmugglerin definiert wird. Das Problem ist aber natürlich viel tiefer, dass eben die meisten reellen Schmugglerinnen und Schmuggler eben gar nicht auf den Booten sind, sondern sie werden einfach auf die Boote gesetzt, die Menschen, und werden dann losgefahren. Und man entscheidet dann, man definiert eine Person, die verantwortlich ist, dieses Boot zu steuern. Dieser Person wird ein Kompass in die Hand gedrückt und diese Person ist dann verantwortlich, hier ans Ziel zu kommen. Und bei diesem Bootsunglück in Cutro hat man dann eben einen 17-jährigen jungen Iraner als Schmuggler bezeichnet, obwohl er ganz klar ein Geflüchteter war, der gar nichts mit Schmuggeln zu tun hatte. Also man merkt da geht es wirklich um eine Kriminalisierung auch der Geflüchteten, über eine falsche Definition. Und vor allem wird mit einem solchen Gesetz weggeschaut, weil eben Italien seit in den letzten 8, 9 Jahren, vor allem seit das Regime in Libyen eben geputscht wurde und mit der Situation in Libyen hat der italienische Staat viel stärker mit der libyschen Küstenwache zusammengearbeitet, um eben die Boote, die Schiffe, die über das Mittelmeer kommen, möglichst schnell zu blockieren und wieder in die Gefängnisse und die Leute wieder in die Gefängnisse von Libyen zurückzubringen. Also da gibt es eigentlich, der italienische Staat arbeitet mit den Schmugglerinnen und mit den Schmugglern zusammen. Der italienische Staat arbeitet mit den Kriminellen, mit der kriminellen Küstenwache Libyens zusammen. Man versucht aber, der italienische Staat heute, die italienische Regierung, zeigt mit dem Finger auf die Geflüchteten. Und das ist natürlich, das ist ein Aspekt. Und ein weiterer Aspekt ist eben auch, dass 90% der Ankünfte eigentlich erfolgen eben nicht über individuelle Boote oder eben über die Schmuggler, sondern das sind autonome Boote, die ankommen, die aber von der Küstenwache dann auch angehalten werden und über die Küstenwache kommen diese Menschen dann nach Italien. Also man versucht auf ein Problem zu zeigen, das eben gar nicht wirklich existiert, nicht wenn man das über ein solches Gesetz regeln will, sondern man versucht dann eben einfach die Geflüchteten zu kriminalisieren. Dann ein weiterer Minister, der da interveniert ist zu diesem Thema, war Guido Crosetto, das ist der Verteidigungsminister. Ganz interessant, eine ganz interessante Person. Er hat 2012 hat er zusammen mit Giorgia Meloni Fratelli d'Italia gegründet, also diese neofaschistische Partei, die heute regiert. Er war im Jahr 2014 hat er das italienische Industrie, einen italienischen Industrieverband gegründet, der eben eigentlich Lobbyarbeit für die Militärindustrie machte. Und er ist heute Verteidigungsminister. Also das ist auch eine, zeigt eigentlich auch, wie eng die Verstrickung ist zwischen der aktuellen Regierung und einer ganzen Industrielobby, einer ganzen Industrie, die eben vor allem Grenzen militarisieren will, die vor allem eben auch Waffen verkaufen will, die eben auch russisch-ukrainischen Konflikt militarisiert und so weiter und so fort. Crosetto hat dann eben auch noch gesagt, dass die russische Wagner-Gruppe verantwortlich sei für das, was passiert ist in Cutro, weil eben der Einfluss der Wagner Group in Afrika, im afrikanischen Kontinent immer wichtiger wird und die Wagner Group eben diesen hybriden Krieg immer wie mehr verwendet, um Italien, Europa und die USA vor allem eben auch unter Druck zu setzen mit den Migrantinnen und Migranten und Geflüchteten, die da geschickt werden, um Europa zu destabilisieren. Also es ist eine totale Verzerrung der Realität. Es wird nie darüber gesprochen, wie die Situation eigentlich in diesen Ländern ist. Wenn wir schauen, wer eigentlich in diesem Boot, wer in diesem Boot war, in Cutro, wo das Boot, das dann eben gesunken ist und zu 90 Toten geführt hat, das waren Leute aus dem Iran, das waren Leute aus Afghanistan, das waren Leute aus Syrien. Also das sind alles drei Länder, die natürlich in einer tiefen ökonomischen, politischen, diplomatischen Krise sind. In Afghanistan zum Beispiel gibt es seit Jahren schon gar keine italienische Botschaft mehr. Also auch der italienische Staat definiert diese Länder als nicht sicher, hat keine diplomatische Vertretung dort, will aber, dass diese Menschen eben nicht nach Italien kommen. Wir könnten dann auch noch lange über Libyen, über Tunesien sprechen, weil zum Beispiel 60% aller Abfahrten der Boote und Schiffe, die das Mittelmeer überqueren, starten von Tunesien. Und dort herrscht ja im Moment auch eine sehr tiefe Krise mit einem Staatsbankrott, mit der Intervention des Internationalen Währungsfonds, um eben die öffentliche Verschuldung dann noch einmal zu erhöhen und Privatisierungen voranzutreiben. Da gibt es Abkommen zwischen der Europäischen Union und Tunesien, das sind Fischereiabkommen, wo eben die europäischen Industrieschiffe in tunesisches Gewässer kommen können, um dort auch eigentlich die Lebensgrundlage der artisanalen Fischer und Fischerinnen zu zerstören. Also sind ganz klar neokoloniale Verhältnisse, die zwischen Europa und dem afrikanischen Kontinent herrschen. Und mit der Migrationspolitik versucht da Italien insbesondere, aber natürlich die ganze Europäische Union dieses neokoloniale Verhältnis auch aufrechtzuerhalten über die Migrationspolitik zum Beispiel. Also das ist ein Aspekt, ich wollte mit diesem Aspekt starten, weil ich denke, dass das genau zeigt, auch wie die aktuelle Regierung in Sachen Migration vorgeht. Und natürlich ist das nicht nur auf Migration beschränkt, sondern allgemein hat die italienische Regierung heute eine sehr klar ökonomisch neoliberale Position. Die italienische Regierung heute um Giorgia Meloni ist gegen einen Mindestlohn, gegen einen gesetzlichen Mindestlohn. Die italienische Regierung ist gerade dabei, die Sozialhilfe abzubauen. Die italienische Regierung ist gerade dabei, öffentliche Dienste zu privatisieren. Und auf der anderen Seite der repressive Charakter, der ultrakonservative Charakter, der eben auch faschistische und neofaschistische Züge aufweist, ist eben die Angriffe auf die Rechte der Migrantinnen und Migranten, der Geflüchteten und der ganzen LGBTQI-Community. Also das sind ganz klar, werden dort sozusagen Feinde definiert, die eben die italienische Gesellschaft irgendwie stört. Also das ist so ein bisschen ein Input, um zu zeigen, eben wie der italienische Staat, wie die italienische Regierung heute Politik macht. Ich will jetzt gerne einen Schritt zurück machen und eben, warum wir eigentlich hier sind, ist, weil wir über Mutualismus sprechen wollen. Und ich denke, da müssen wir auch von der Geschichte starten, die wir als politisches Kollektiv und dann auch als politische Organisation / politische Partei auch durchgemacht haben. In Neapel insbesondere haben wir 2015 ein altes und verlassenes psychiatrisches Gefängnis besetzt. Das ist eine Riesenstruktur von 9000 Quadratmetern inmitten der Stadt Neapel. Und wir haben diesen Ort besetzt, um eben Mutualismus, um soziale Aktivitäten voranzutreiben. Wir waren ein kleineres Kollektiv von 30 Personen, vor allem Studierende, junge Arbeiterinnen und Arbeiter und Erwerbslose, die entschieden haben, ein bisschen aus der Logik des Kollektivs auszubrechen und durch die Besetzung eigentlich sich auch zu öffnen gegenüber der Nachbarschaft, gegenüber der Arbeiterinnenklasse und so weiter und so fort. Also das, wenn wir früher, vor 2015, eher einen Charakter des politischen Kollektivs hatten, die vor allem irgendwie Subkultur vorangetrieben hat, auch linke Subkultur, haben wir dann eben über die Besetzung begonnen, eben zuerst einmal die Türen zu öffnen dieser Besetzung, also nicht eine Besetzung zu machen der Besetzung wegen, sondern wir sagten, nein, wir müssen eigentlich sofort mit der Nachbarschaft in Kontakt kommen und mit der Nachbarschaft auch entscheiden, was wir in dieser Besetzung machen wollen. Und das war für uns ein wichtiger Moment. Und so haben wir dann auch eben begonnen, zum Beispiel die Bedürfnisse der Nachbarschaft auch ernst zu nehmen. Das ist eine Working-Class-Nachbarschaft, ganz klar, wo eben auch Menschen arbeiten, also migrantische Menschen, nicht nur natürlich, auch Neapolitanerinnen und Neapolitaner, die vor allem prekär arbeiten, ohne Arbeitsverträge, oft ohne Sozialversicherungsschutz. Oft arbeiten sie 9, 10, 11 Stunden pro Tag und so weiter und so fort. Also eine sehr prekäre Situation, die die meisten Menschen in Neapel in diesem Quartier erleben. Und wir haben dann eben zum Beispiel eine Kindertagesstätte eröffnet in dieser Besetzung. Warum? Weil wir gemerkt haben, dass uns die Menschen, die Arbeiterinnen und Arbeiter aus dem Quartier erklärten, dass die Schule hört in Italien um 14 Uhr auf, die Eltern, die müssen dann aber bis 17, 18, 19 Uhr weiterarbeiten und weil keine öffentlichen Dienste zur Verfügung stehen, wo eben dann auch die Kinder in eine solche öffentliche Kindertagesstätte gebracht werden können, bleiben die Kinder meist entweder bei der Familie, wer Glück hat, dass irgendwie noch ein Großelternteil da ist, oder oft eben auch auf der Straße, wo eben auch gar keine öffentlichen Plätze oder öffentliche Parks bestehen, wo die Kinder dann auch irgendwie in einem geschützten Rahmen, auch in einem sicheren Rahmen spielen können und diese 2, 3 Stunden verbringen können, sondern es ist dann eben meist auf der Straße, wo eben auch unsichere Verhältnisse vorherrschen. Und darum haben wir begonnen, eben diese Kindertagesstätte zu eröffnen, dreimal die Woche mit Menschen aus dem Quartier das anzubieten, dass eben die Kinder dann in unsere Struktur reinkommen können und dort ihre Zeit verbringen können. Wir haben dann über solche Formen des Dialogs, auch eben des Austausches mit mit der Nachbarschaft gemerkt, dass die ganze Gesundheitsfrage eine zentrale Frage ist. Italien hat zwar heute immer noch ein sehr gut entwickeltes Gesundheitssystem, das aber immer wie mehr privatisiert wird und immer wie mehr private und monetäre Elemente integriert werden, sodass eben große und breite Gruppen der Gesellschaft auch ausgeschlossen werden von bestimmten medizinischen Diensten. Und so haben wir gemeinsam mit Studierenden der Medizin, aber eben auch mit Ärztinnen und Ärzten, die eben freiwillig sich engagieren wollen, ein medizinisches Ambulatorium eröffnet, in dem 14 verschiedene Spezialitäten angeboten werden, dreimal die Woche auch da geöffnet. Da können die Leute kommen und einen ersten Kontakt haben mit einem Arzt, mit einer Ärztin, um ihren Gesundheitszustand auch zu überprüfen oder zu sagen, sie haben irgendwie ein Problem, sie haben keinen Zugang zu einer Kontrolle im Krankenhaus. Und da versuchen wir eben auch irgendwie eine Brücke zu machen zwischen einer Erstintervention und dann den Bezug zu einem Krankenhaus. Und dadurch haben wir eben auch eine juristische Unterstützung für prekär Arbeitende eröffnet, aber nicht nur, also nicht nur diese harten Themen, sondern wir haben auch Sportaktivitäten, kulturelle Aktivitäten angeboten, wie zum Beispiel Sprachkurse, Tanzkurse, Boxkurse und so weiter und so fort. Und einer dieser Aktivitäten bezieht sich eben auch auf den Bereich der Migration und das ist die juristische Anlaufstelle für Geflüchtete, für Migrantinnen und Migranten aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Das sind Leute, die erst gerade nach Neapel angekommen sind und überhaupt nicht wissen, wie sie sich orientieren können, wie sie sich orientieren können. Es sind aber auch migrantische Gruppen und Communities, die schon länger in Neapel leben. Wir haben eine sehr starke Zusammenarbeit mit der srilankesischen Community, die historisch in Neapel sehr stark verankert und tief verankert ist. Wir haben also da eine klare Intervention, auch eine juristische Unterstützung, die sich aber nicht nur auf juristische Unterstützung beschränkt, sondern eben versucht, und das ist das Interessante am Mutualismus, versucht eben auch diese ganzen Sachen zu politisieren. Und da komme ich jetzt auf den Mutualismus. Also, was heißt das eigentlich genau, Mutualismus, wenn wir an die Wurzeln des Begriffes gehen? Bedeutet Mutualismus gegenseitige Hilfe. Der Mutualismus beginnt in Italien eigentlich ab dem 19. Jahrhundert. Es gibt da zwei wunderschöne Filme, die auch zeigen, was Mutualismus genau heißt in Italien. Da gibt es zuerst einmal den Film von Bernardo Bertolucci, 1900. Ich glaube, das ist eher ein bekannterer Film, der schön aufzeigt, wie eigentlich die sozialistische Bewegung in Italien entstanden ist. Und das waren eben vor allem in den ländlichen Gebieten der Emilia-Romagna waren das eben Bauerinnen und Bauern, die ihr Land verloren haben und dann Landwirtschaftsarbeiterinnen dieses Land weiter bearbeitet haben sich zusammengeschlossen, um eben beim Arbeitsausfall von einer Person irgendwie unterstützen zu können, über irgendwie Nahrungsmittel geben, über Kollekten, Geldkollekten, die gesammelt wurden, um eben dann bei Lohnausfall diesen Tageslohn auch weiterhin bezahlen zu können. Das ist so eine Dimension des Mutualismus, der sehr schön gezeigt wird in diesem Film von Bernardo Bertolucci. Dann gibt es einen zweiten Film von 1963 von Mario Monicelli. Auf Italienisch heißt dieser Film I Compagni, auf Deutsch heißt der Film Die Peitsche im Genick. Und dieser Film zeigt ganz schön, wie eigentlich im Norden, im industrialisierten Norden, in Turin, die ersten Fabriken, die ersten Webereien, wie sich dort die Menschen eben zusammengetan haben, um auch nach einem Arbeitsunfall, bei dem ein Arbeiter seinen Arm verloren hat, haben sie Geld gesammelt, um eben diesem Arbeiter, der da verletzt wurde, weiterhin den Lohn bezahlen zu können. Das waren Momente der Selbsthilfe, der arbeiterischen Selbsthilfe. Die sind aber sehr schnell wurden diese Strukturen der Selbsthilfe haben sie sich verwandelt, auch in Kampfinstrumente, weil die Leute dann, die Arbeiterinnen gemerkt haben, es reicht nicht einfach unter uns das Geld zusammen, um eben diese Lohnfortzahlung zu garantieren, sondern wir müssen uns organisieren, um eben all die Gründe, die dazu führen, dass es einen Arbeitsunfall gibt, auch bekämpfen zu können. Und so wurde zum Beispiel in diesem Film wird schön, sehr schön gezeigt, wie die 14-Stunden-Tag, der 14-Stunden-Arbeitstag angegriffen wird und sie verlangen einen 13-Stunden-Tag. Und dafür wird eben auch das Instrument des Streiks benutzt. Also der Mutualismus bleibt nicht einfach nur stehen bei einer Zurverfügungstellung einer Infrastruktur oder von Dienstleistungen oder von gegenseitiger materieller Hilfe, sondern es ist auch ein Instrument sozusagen der Radikalisierung, der Politisierung des Kampfes. Und das ist eigentlich historisch, ist der Mutualismus so entstanden und mutualistische Erfahrungen existieren heute eigentlich in ganz Italien immer noch. Nicht alle aber haben immer noch diesen Doppelcharakter, also der Dienstleistung und gleichzeitig auch des Kampfes. Das, was wir im Exo-PG aber versucht haben, ist wirklich auch diese kämpferische Dimension aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich immer sehr eine Frage auch des historischen Kontextes. Warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, weil wir gemerkt haben, dass das Territorium in Neapel eben nicht eine klassische, wir sprechen hier nicht von einer klassischen industrialisierten Stadt. Im Gegenteil, Neapel wurde in den 90er Jahren sehr stark deindustrialisiert. Arbeitsplätze, Fabriken, wie wir sie vielleicht aus Norditalien kennen, existieren in Süditalien nicht, in Neapel nicht. Das ist ein sehr fragmentiertes Territorium, wo eben auch eine, das, das drückt sich dann auch in eine soziale Fragmentierung aus. Was heißt das genau? Dass man zum Beispiel zu fünft in einem gleichen Betrieb arbeiten kann, in einem Restaurant oder in anderen Aktivitäten, dass aber jeder einzelne Arbeiter ein unterschiedlicher Arbeitsvertrag hat, dass man unterschiedliche Arbeitszeiten hat, dass man sich kaum begegnet am Arbeitsplatz. Und darum haben wir gemerkt, dass eigentlich das Fabrik oder die Fabrik nicht mehr der Orientierungspunkt ist, wo eben die Klasse auch sich als Klasse konstituiert, also subjektiv gesehen als Klasse, sondern halt sehr oft das gar nicht mehr der Arbeitsplatz ist, sondern ein Territorium. Wir haben dann gemerkt, dass im Quartier die Probleme, die man da zusammenbringen kann, die dann auch gemeinsam kollektiv artikuliert werden, sehr viel stärker im Territorium stattfinden. Und so haben wir eben begonnen, diese Aktivitäten voranzutreiben, diese sozialen Aktivitäten, die wir als Mutualismus bezeichnen können. Und was zum Beispiel die migrantischen Kämpfe angeht, haben wir eben begonnen, dann auf dem Territorium zu merken, dass da sehr viele Papierlose leben. Wir haben die juristische Anlaufstelle zur Verfügung gestellt, um einen schnelleren und einen geregelten Zugang zu erhalten, auch bei den Behörden, um diese Aufenthaltsbewilligung zu erhalten. Wir haben dann aber gemerkt, dass eben institutioneller Rassismus und andere Formen des Rassismus eben das Ganze verhindern. Und darum haben wir auch gemerkt, wir können nicht da stehen bleiben bei der einfachen juristischen Unterstützung, sondern wir müssen auch Mobilisierungen, soziale und politische Mobilisierungen aufbauen. Und so wurden dann auch die Migrantinnen und Migranten zum Subjekt, zum politischen Subjekt, zum selbstorganisierten Subjekt, die auf die Straße gegangen sind, um eben auch dort zu verlangen, dass ihre Aufenthaltsbewilligungen auch gesprochen werden und so weiter und so fort. Natürlich steht das Ganze nicht still bei den Aufenthaltsbewilligungen, sondern es geht eben auch um Arbeitsverträge, es geht um Lohnzahlungen, die nicht getätigt wurden, weil eben die migrantische Arbeitskraft immer auch eine Arbeitskraft ist, die sozusagen am meisten unter Druck steht und so weiter und so fort. Also wir haben eigentlich gemerkt, dass der Mutualismus in der ganzen Konzeption der Solidarität und einer Klassenperspektive sehr hilfreich sein kann. Es ist wie wenn in den 60er, 70er Jahren die kommunistischen Bewegungen und Organisationen in die Fabrik gegangen sind, um eben dort die Arbeitskraft, die Arbeiterinnen zu organisieren. Mutualismus kann ein Instrument sein, so wie die Gewerkschaft ein Instrument ist, um zur Arbeiterinnenklasse vorzubringen und mit ihr Organisationen aufzubauen. Also wir haben also gemerkt, wir haben eigentlich, der Mutualismus kann drei Sachen sein. Der Mutualismus kann eigentlich die fragmentierte Klasse irgendwie zusammenbringen, sozial. Also es ist eigentlich ein Instrument, um gegen die soziale Fragmentierung anzugehen, ein Instrument, um eben eine soziale Zusammensetzung voranzustoßen. Gleichzeitig aber eben auch, um eine politische Zusammensetzung irgendwie voranzustoßen. Weil da komme ich auf das zurück, was ich zu Beginn gesagt habe, mit der Auflösung der tradierten Organisationen der Arbeiterinnenklasse, also mit der Gewerkschaft, die immer wie mehr integriert ist in den bürgerlichen Institutionen, mit der Auflösung und der Schwierigkeit der linken Organisationen, die Arbeiterinnenklasse auch politisch zu vertreten in Institutionen, kann der Mutualismus ein Instrument sein, eben auch das, was früher als die klassische, als so diesen harten Sockel der Linkswählerinnen, kann da, das gibt es heute nicht mehr, da können wir da auch politisch irgendwie das Ganze zusammenbringen, eine Orientierung geben, eine politische Orientierung der Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen im Territorium. Und eine letzte Sache, was eben der Mutualismus auch sein kann und sein muss, um eben auch einen politischen Mutualismus zu haben, ist der Mutualismus als Instrument der militanten Untersuchung. Ich denke, wenn ihr über den Operaismus sprechen werdet in den nächsten Wochen, ist das sicherlich auch ein Begriff, den ihr antreffen werdet. Also was heißt das eigentlich, eine militante Untersuchung über den Mutualismus zu verstehen, wer eigentlich heute die Arbeiterinnenklasse ist, wie sie zusammengesetzt ist, welche Alltagssituationen sie erleben und so weiter und so fort. Also es geht eigentlich darum, über den Mutualismus auch mit der Arbeiterinnenklasse in Kontakt zu kommen, um zu verstehen, welche Bedingungen und welche Verhältnisse sie heute leben und erleben, um sie dann eben auch sozial wieder zusammenzufügen und dann eben politisch auch zusammenzufügen. Also es kann nicht einfach nur darum gehen, eine Caritas zu machen, also einfach nur Dienstleistungen anzubieten, die irgendwie dann benutzt werden, verbraucht werden, sondern es geht darum, dieses Instrument zu benutzen, um dann eben politische Aktivitäten zu machen. Und mit dem will ich eigentlich abschließen mit diesem Input und noch eine letzte Elemente geben, weil ich denke, in der ganzen Diskussion, in der ganzen Geschichte auch der sozialistischen Bewegung war diese Auseinandersetzung um das Soziale und das Politische immer sehr präsent. Und heute erleben wir eigentlich eine sehr ähnliche Diskussion, wie früher Marx und Proudhon zum Beispiel hatten oder Marx und Bakunin, also diese ganzen Auseinandersetzungen, was eigentlich eine radikale Klassenpolitik, wie die aussehen soll. Und ich denke, dass wir nicht dogmatisch das Ganze angehen müssen. Wir können nicht denken, dass es nur eine einzige Tradition gibt, die stimmt, die uns Hinweise gibt im 2023, wie wir politisch arbeiten müssen und können und wie das erfolgreich sein kann. Ich denke, wir müssen aus allen Traditionen ein bisschen etwas nehmen, natürlich mit einer starken Theorie, weil nur die Theorie uns auch erlaubt, eben nicht irgendwie ein schlichtes Sammelsurium von Ideen zusammenzutragen, die dann keine richtige Orientierung angeben, sondern eben man muss versuchen, eben wenn wir in der Terminologie des Mutualismus auch weiterdenken, müssen wir uns bewusst sein, dass eben der Mutualismus nicht der politischen Aktion widerspricht, dass der Mutualismus nicht die politische Aktion ersetzen kann und dass eben der Mutualismus nicht ein Argument ist gegen den Wohlfahrtsstaat oder gegen Kämpfe innerhalb des Staates. Ich denke, das ist sehr wichtig. Ich denke, es ist wichtig, dass wir eben den Mutualismus benutzen als Instrument, um zu organisieren, um eben auch Kämpfe zu führen, damit der Staat einem das garantieren kann, was er auch eigentlich garantieren muss. Und darum bedeutet das für uns auch, dass der Mutualismus in einer radikalen transformatorischen Perspektive erstens einmal der praktische Beweis dafür ist, dass das Soziale anders organisiert werden kann. Also mit den Erfahrungen des Mutualismus können wir zeigen, dass wir eigentlich auch Dienste, soziale Dienste und Dienstleistungen menschengerecht und den Bedürfnissen der Arbeiterinnen und Arbeiter gerecht organisieren können und auch wirklich anbieten können. Der Mutualismus ist also so etwas wie ein bisschen ein Hinweis auf das, was als moralische Ökonomie auch bezeichnet wird, also dass halt andere Werte als der schlichte Tauschwert und der Warenwert auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen vorherrschen kann. Und das bedeutet eben auch, dass wir sehr stark über diese und sehr oft über diese Erfolge auch sprechen müssen. Es ist, glaube ich, heute leider so, dass eben Erfolge sehr, sehr rar sind und dass wir uns gar nicht mehr daran gewöhnt sind, über Erfolge zu sprechen und die Erfolge auch als Erfolge darzustellen. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir das machen, weil das eben auch Hoffnung produziert innerhalb der Arbeiterinnenklasse, um weiterhin kämpfen zu können, um weiterhin eine Motivation haben, um zu kämpfen. Das ist der erste Punkt, also der Mutualismus als praktischer Beweis, dass das Soziale anders organisiert werden kann und erfolgreich organisiert werden kann. Und der zweite Punkt ist eben, dass der Mutualismus nur ein Schritt in Richtung radikaler Transformation ist, wenn der Mutualismus nicht begleitet wird von einer tiefgreifenden politischen Veränderung, die eben auch in Zusammenhang steht mit der Machtergreifung, mit der Machtfrage, dann tendiert der Mutualismus eben dazu, sich zu verselbstständigen, so in eine ganz normale Funktionslogik reinzukommen. Man macht etwas, weil wir es immer so gemacht haben und nicht anders. Und da müssen wir uns fragen, ist das aber, was wir machen, immer noch zeitkonform? Müssen wir unsere Praktiken nicht irgendwie verändern und anpassen? Und das reiht sich dann ein in eine kapitalistische Caritas. Und der Mutualismus es besteht eben auch das Risiko, dass eben dass Mutualismus sich in eine kapitalistische Caritas verwandelt. Darum, der Mutualismus kann nur erfolgreich sein, wenn wir dann eben auch in eine Richtung einer radikalen Transformation denken. Und darum haben wir dann eben auch 2018 zum Beispiel Potere al Popolo als politische Organisation gegründet, weil wir der Überzeugung sind, heute noch, dass eben all diese Erfahrungen des Mutualismus irgendwie gebündelt werden können in eine politische Kraft, die eben die Machtfrage auch stellt. Und wir haben heute, vereinigen und versammeln wir innerhalb von Potere al Popolo 40 solche Orte wie das XOPG in Neapel, also Orte, in denen eben Mutualismus ausgelebt wird und praktiziert wird. Und ich glaube, mit dem, ja, ich habe schon 35, 40 Minuten gesprochen, höre ich da mal auf und dann können wir sehr gerne auch darüber diskutieren. Falls ihr Fragen habt, natürlich Kommentare und Kritik. Auf das bin ich vor allem gespannt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir für den sehr spannenden Input. Ich habe eine ganze Reihe an Fragen auf jeden Fall. Und zwar hast du ja viel darüber gesprochen, dass so über diese Praktiken von gegenseitiger Hilfe es auch darum geht, eine politische Perspektive zu entwickeln oder vielleicht auch in politischen Austausch zu kommen. Und es würde mich voll interessieren, wie genau das in der praktischen Arbeit aussieht, also was so Orte sind, wo so eine Politisierung von den Problemen, mit denen man beschäftigt ist, stattfindet, ob es vielleicht auch extra Treffen oder Strukturen oder sowas gibt, die diesem Zweck quasi dienen. Ja, das ist natürlich, das ist die Frage natürlich. Also, wie können wir dann tatsächlich den Mutualismus politisieren? Wir haben gemerkt, dass es halt Bereiche gibt, wo das eigentlich einfacher zu politisieren, ist und Bereiche, in denen es eben viel schwieriger ist, um dort auch eine radikalere Politik dann voranzutreiben. Aber ich denke, wir müssen auch unterscheiden zwischen langfristiger und kurzfristiger Politisierung, weil ich denke, der Mutualismus auch ein Instrument ist, das langfristig vor allem funktioniert. Und zum Beispiel haben wir mit der Anlaufstelle für prekär Arbeitende, haben wir gemerkt, dass immer wie mehr jüngere Leute zu uns kommen, die eben eine juristische Unterstützung brauchen, einen Anwalt, eine Anwältin, die irgendwie sie mit Arbeitsfragen, sich mit Arbeitsfragen beschäftigen, weil eben die meisten ohne Vertrag, ohne Arbeitsvertrag gearbeitet haben. Und die haben gesagt, ich habe keinen Vertrag, arbeite aber 8, 9, 10 Stunden pro Tag in diesem Betrieb. Oft ist das in Bezug auf Gastronomie und Tourismus. Neapel ist ja eine hochtouristische Stadt geworden. In den letzten 10 Jahren hat sich das massiv ausgeweitet, der ganze Tourismus. Wir sprechen heute davon, dass der Kern der Innenstadt eigentlich wie eine touristische Fabrik geworden ist, in denen die Menschen immer wie weniger leben und in denen eben die Wohnungen immer wie mehr ersetzt werden durch B&Bs und Restaurants und Kneipen, die vor allem eben für die Touristinnen und Touristen gedacht sind. Und da gehen Leute, die außerhalb dieser Stadtmauern eigentlich leben, gehen am Frühmorgens rein und gehen spät abends wieder raus, so wie man in eine Fabrik ein- und ausgeht. Und die haben dort, das ist wirklich eine Konzentration dann von Arbeitskraft, das ist unglaublich. Und wir haben dann gemerkt, dass eben vor allem das, was wir als Schwarzarbeit bezeichnen, also Arbeit ohne Vertrag, ohne Sozialversicherungsdeckung etc. etc., sehr präsent ist. Und wir haben dann versucht, mit diesen Einzelfällen sind wir dann sind wir zweigleisig gefahren. Auf der einen Seite juristisch haben wir versucht, natürlich mit den Anwältinnen und Anwälten dann auch eine Klage einzureichen, den Chef dann eben auch anzuklagen, weil eben die Löhne nicht bezahlt wurden, zu tiefe Löhne, die nicht Tarifvertrag konform sind, Arbeitsstunden, die total unmöglich sind, nicht eben den Tarifvertrag respektieren und so weiter und so fort. Da sind wir diese Schiene gefahren und haben dann individuell diese Klagen eingereicht und haben oft auch gewonnen. Das war auch sehr wichtig. Wir haben auch also wirklich Tausende von Euro dann auch wirklich gewinnen können und dieses Geld ist dann auch wirklich in die Taschen der Arbeiterinnen gegangen. Auf der anderen Seite haben wir aber versucht, eigentlich diese Leute politisch zu organisieren, eigentlich fast in eine gewerkschaftliche Struktur, indem wir gesagt haben, ja, aber wenn das Problem die schwarze Arbeit ist, also Arbeit ohne Vertrag, dann kannst du heute hier ohne Vertrag arbeiten und dann einen Vertrag bekommen, weil wir einen Arbeitskampf führen, aber morgen änderst du dann deinen Job, wechselst du deinen Job und dann gehst du in eine andere Stelle und was passiert dann? Du vergisst wieder einen Job, wo du dann eben gar keinen Vertrag hast. Also wir haben eine Kampagne geführt gegen die Schwarzarbeit in der Stadt Neapel. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass wir eine wichtige Kampagne gemacht haben, wo eben die Orte, eben diese kulturellen Orte, diese Restaurants auch wirklich mit Namen benannt wurden. Wir sind dann vor diese Restaurants gegangen, haben Aktionen gemacht, Flyer-Aktionen, Demonstrationen innerhalb der Innenstadt, um zu zeigen, dass eben auch eine politische Kraft aufgebaut werden kann gegen Schwarzarbeit und so weiter und so fort. Das war also eine wichtige politische Kampagne. Wir haben dann sehr viel auch mediale Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben es geschafft, ein bisschen für Furore zu sorgen. Wir haben wirklich auch die Chiefs, die haben dann auch diese Verträge dann auch sprechen müssen, geben müssen. Also es gab eine Veränderung, es gab eine klare Veränderung, es gab eine Form durch die Politisierung unserer Tätigkeit mit den Anlaufstellen und der juristischen Unterstützung gab es dann auch wirklich konkrete Verbesserungen und eine Form der Politisierung. Mit der Pandemie, das ist ein zweites Beispiel, haben wir ein zweites Beispiel, das aber auch ein bisschen zeigt, wie schwierig es ist, eben auch diese Sachen zu, diese mutualistischen Aktivitäten zu politisieren. Wir haben mit der Pandemie natürlich alles einstellen müssen, weil wir keine Sitzungen mehr machen konnten in unserem Ort, weil natürlich Italien war ja besonders betroffen von Covid. Haben wir für mehrere Monate eigentlich unsere Aktivitäten. Wir machten vor der Pandemie 40 Aktivitäten pro Woche zwischen Anlaufstellen, Sprachkursen, kulturellen Aktivitäten, Sportaktivitäten. Wir mussten dann alles von einem Tag auf den anderen einstellen und haben dann aber uns auch neu erfinden müssen. Wir haben gesagt, okay, was jetzt das Problem ist, ist, dass sehr viele Leute ihren Job verlieren, aber gleichzeitig auch keinen sozialen Schutz haben, weil sie eben keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlt haben und so weiter und so fort und darum auch keine Kurzarbeitsgelder bekommen können und so weiter. Und tatsächlich war das so, dass sehr viele Leute halt von einem Tag auf den anderen kein Geld mehr hatten. Und wir haben dann begonnen, über Crowdfunding, über aber auch andere Formen von Spenden, Nahrung zu kaufen und das eben an ärmere Familien und an Familien, die wir schon kannten, über unsere Tätigkeiten, eben Nahrungsmittel zu verteilen. Migrantische Familien, italienische Arbeiterinnenfamilien, prekäre Familien und alles. Und das ist ja natürlich eine Lösung oder eine Form des Mutualismus, das so auf ein unmittelbares Problem eine Antwort zu geben versucht, das aber eben gleichzeitig sehr schwierig ist zu politisieren, weil natürlich haben wir dann versucht, auch den Leuten zu erklären, ja, das Problem ist ja nicht, dass ihr einfach den Job verloren habt. Also es ist schon auch das ein Problem, dass ihr den Job verloren habt aufgrund der Pandemie, aber auf der anderen Seite müsste ja der Staat irgendwie intervenieren, um euch etwas zu geben, um euch eine Garantie zu geben, eine soziale Absicherung. Das passiert aber nicht. Und wir haben dann versucht, eine Mobilisierung herbeizuführen, um eben vom Staat zu verlangen, dass da Gelder gesprochen werden. Die Leute waren aber so fest mit ihren Alltagssorgen beschäftigt, dass es eben schwierig war, diese Politisierung dann voranzubringen. Und wir haben heute diese Aktivität immer noch, der Nahrungsmittelverteilung. Wir verteilen alle 2 Wochen an etwa 250 Familien der Nachbarschaft Essenspakete. Und das ist aber ein Sektor, der sehr schwierig ist zu politisieren und zu radikalisieren, um eben auch politische Kämpfe zu machen. Ich denke, was da eine Lösung sein kann, und wir versuchen auch in diese Richtung ein bisschen zu denken, ist politische Bildung. Dass wir eben Momente schaffen, in denen wir mit den Leuten, die auch dort das Essen dann holen kommen, versuchen, politische Momente zu organisieren. Also dass wir sagen, okay, das sind dann Momente, in denen wir austauschen über ihre aktuelle Situation. Wie sieht es bei Ihnen in der Familie aus? Wie sieht es beim Job aus? Haben Sie Arbeit wieder verloren? Versuchen das in einen politisch globaleren Kontext zu setzen, um dort eben Schritt für Schritt eigentlich eine Form der Politisierung dann auch herbeizuführen. Ich denke aber, das sind Prozesse, die sehr lange dauern. Es gibt Bereiche, in denen die Politisierung viel einfacher ist. Es gibt aber Bereiche, in denen es länger geht, vielleicht auch sehr wenig möglich ist, diese Politisierung auch wirklich zu erreichen. Aber ich denke trotzdem, dass es wichtig ist, mit diesen Menschen dann eben auch eine Form der politischen Bildung irgendwie zu entwickeln. Weil das sind Menschen, die im Quartier leben, das sind Menschen, die auch wählen, das sind Menschen, die tendenziell auch vielleicht konservativ wählen. Von dem her ist es sehr wichtig, dort diesen Prozess auch zu weiterzuführen. Also ich habe so Bekannte, die ein bisschen was Ähnliches, so ein ähnliches Projekt machen, vergleichbar. Also die nennen das nicht Mutualismus, aber es ist doch irgendwie sehr ähnlich. Und die haben erzählt, dass eine der Schwierigkeiten, mit denen sie so zu kämpfen haben, ist, dass sie, wenn sie zum Beispiel also Leuten Hilfe anbieten und ihnen es auch vielleicht gelingt, mit ihnen bestimmte Probleme zu lösen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern, dass ganz häufig dann aber darauf hinausläuft, dass in dem Moment, wo sozusagen irgendein Anliegen erledigt ist, die Leute wieder wegbleiben. Und dass es so relativ schwierig ist, also dass das, worum es bei, was bei denen auch irgendwie das Hauptziel ist, nämlich Politisierung und dann Radikalisierung, dass da die allererste Hürde, die man irgendwie nehmen muss, ist irgendwie so eine Art von Kontinuität zu schaffen, dass Leute sich so dauerhaft als Teil dieses Projektes so sehen. Da würde mich interessieren, was eure Erfahrungen sind damit und ob ihr da irgendwie, genau, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt und ob ihr irgendwelche Methoden vielleicht da habt im Umgang oder so. Und ich würde vielleicht direkt eine Frage anschließen, weil es in eine ähnliche Richtung geht. Also es sind ja offenbar wahnsinnig viele Aktivitäten, die auch von der Initiative ausgehen, was ich erstmal übrigens auch sehr beeindruckend finde. Und ich habe mich gefragt, wie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht oder inwieweit es besteht zwischen den ganzen einzelnen Projekten oder auch einzelnen Anliegen, um die es da geht, und wie sich das vielleicht auch im Laufe der Zeit irgendwie so entwickelt oder verändert hat. Ja, vielen Dank. Nur eine Frage, ist das Projekt, das du ansprichst, auch in Italien oder ist das in Deutschland? Das ist in Deutschland, okay. In Bremen. Ja, nee, ich denke, das ist die große Schwierigkeit natürlich. Also eben, wie kennen wir dann die Leute, die Menschen, die aus unmittelbaren Bedürfnissen vorbeikommen, dann auch eine Lösung finden, wie können wir das irgendwie auch dann längerfristig organisieren. Und ich denke, da ist aber eben auch da braucht es auch eine Politisierung, eine Form der Vertikalisierung der politischen Arbeit. Also ich denke, das kann nur über politische Organisierung gehen. Also darum haben wir eben auch Poder al Popolo als politische Partei gegründet, weil wir denken, dass das eben viele Menschen, die sagen, ja, ihr seid so tolle Leute, ihr seid so tolle Jungs und Mädels, ihr macht das super und so, aber wir bleiben dann immer auf der Ebene eigentlich eine Insel der Glückseligen. Also unser sozialer Raum, unser ExoPG ist dann einfach eine Insel der Glückseligen. Und viele Leute haben dann, wenn sie größere Probleme haben, sind wir natürlich nicht mehr Referenzpersonen, sind wir nicht mehr eine Referenzorganisation. Und darum denken wir, dass eben die politische Veränderung so wichtig ist. Darum auch politische Partei, auch Teilnahmen an den Wahlen, voller Widersprüche natürlich. Ich glaube nicht, dass der Parlamentarismus die Lösung ist. Aber wir haben trotzdem gemerkt, dass eben Menschen sich über die Wahlen auch eine Form der Politisierung erfolgt. Und darum Wenn wir einfach nur auf der Ebene des Mutualismus stehen bleiben und sagen, wir helfen dir, wo der Staat nicht interveniert oder wo er falsch interveniert, dann sind wir immer nur die, die eigentlich diese Pflaster irgendwie kleben können und diese kleinen Verletzungen irgendwie beheben können. Wir wollen aber ja eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung und sagen darum, wir müssen halt auch die Machtfrage stellen und wir müssen halt politische Macht so akkumulieren über die Organisation der Menschen in den Quartieren, an den Arbeitsplätzen und so weiter und so fort, um eben auch eine Veränderung innerhalb der Institutionen voranzutreiben. Und das ist natürlich ein Riesenprozess, ein sehr langer Prozess, der nicht von einem Tag auf den anderen erfolgen kann. Das sind Prozesse, auch in der Geschichte, in der sozialistischen Geschichte ist ja das nicht so, dass das von einem Tag auf den anderen erfolgt ist. Und ich denke, in Italien sind wir ein bisschen wie bei einem Neuanfang oder waren wir zumindest bei einem Neuanfang in den 2010er Jahren, weil dort eben wirklich soziale Bewegungen total fast wie sich aufgelöst haben. Man hat es, die Repräsentanz, auch linke Repräsentanz in den Institutionen gab es nicht mehr. Also die Fondazione Comunista wurde ja 2008 aus dem Parlament rausgewählt und seither gibt es keine Kommunistinnen und Kommunisten mehr im Parlament. Also das sind alles Probleme, mit denen wir uns irgendwie konfrontieren müssen. Und darum denken wir, dass die Langfristigkeit vor allem über die politische Organisierung geht. Natürlich ist es auch so, dass sehr viele Menschen sagen, ich will nichts von Politik wissen. Auch berechtigt, denke ich, in diesem Kontext, wie wir im Leben erleben in Europa und in Italien insbesondere. Das sind aber Menschen, die auf dieser sozialen Ebene, auf der mutualistischen Ebene weitermachen wollen. Und die kommen dann auch helfen. Und das ist etwas, das wir müssen auch da nicht irgendwie denken, dass wir nur Kommunisten und Kommunisten oder Sozialisten und Sozialisten organisieren müssen, sondern es geht auch darum, vor allem Gemeinschaft aufzubauen. Es ist ein kultureller Kampf, ein langfristiger kultureller Kampf, den wir auch führen. Das geht nicht nur einfach über die politische Organisierung, nicht nur, auch, aber nicht nur, sondern wenn dann Menschen sagen, ja, ich will einfach nur da mithelfen und irgendwie ich kann Französisch, ich will, dass die französisch sprechenden Migrantinnen auch Italienisch lernen, dann gebe ich dort Italienischkurse für die Migrantinnen. Das ist eine Tätigkeit, das ist ein etwas, das ich geben kann der Organisation, das genauso viel Platz haben muss wie jemand, der alle 50 Bände, MEW-Bände Marx Engels gelesen hat und ein Superheini ist in Marxismus. Das soll genauso viel Platz haben in der Organisation. Und das ist auch eine Form der Arbeitsteilung, die, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn hat, um eben auch eine breitere, eine Massenperspektive einzunehmen. Und das ist auch diese Form der Zusammengehörigkeit, um auf die zweite Frage zu kommen. Wir versuchen alle 3-4 Monate ein sogenanntes Training zu organisieren. Also es ist ein öffentlicher Appell, ein öffentlicher Event, den wir machen in unserem Ort, wo wir eben sagen, wenn du interessiert bist, irgendwie mitzuhelfen, für die Rechte der Migrantinnen einzustehen, für die Rechte der Arbeitenden, falls du Medizin studierst und dich auch anders noch engagieren willst, komm vorbei. Lass uns sprechen, wir präsentieren unsere Aktivitäten und du kannst dann entscheiden, das ist etwas für mich oder nicht. Und ich bin immer wieder überrascht, weil wir wirklich alle 2, 3, 4 Monate 20, 30, 40 neue Leute haben, die da vorbeikommen und sagen, wir wollen etwas tun. Nach 6 Monaten sind es vielleicht nur noch 10 Leute, die dort sind, aber 10 Leute bleiben dann und die bleiben dann längerfristig integriert in der Struktur. Und das ist auch etwas, das wir dann so organisieren. Wir haben eine politische Sitzung einmal pro Woche, wo dann eben auch die politischen Debatten geführt werden. Aber wir haben auch eine Sitzung der Gruppe, die das Ganze managt eigentlich, die den Ort auch managt. Und die sind dann verantwortlich auch, dass eben diese unterschiedlichen Bereiche zusammen dialogieren. Also wenn dann zum Beispiel, das ist dann am Anfang vor allem passiert, als dann eben die Leute, die Genossinnen und Genossen, die juristische Unterstützung gemacht haben für die Migrantinnen und Migranten, haben dann gemerkt, hey, da kommen sehr viele Leute vorbei, die auch gesundheitliche Probleme haben. Können wir also irgendwie eine Zusammenarbeit anstreben mit dem medizinischen Ambulatorium? Und dann wird dann solche Sachen passieren dort in diesen Sitzungen, wo eben eigentlich der Ort gemanagt wird. Und da haben wir etwas, eine Fähigkeit entwickelt, sozusagen, wie eine integrierte Dienstleistung anzubieten, dass eben, wenn eben eine migrantische Frau aus Sri Lanka zum medizinischen Ambulatorium geht und dann sagt, sie hat ein Problem und wir merken, sie kann nicht ins Krankenhaus gehen, weil sie keine Aufenthaltspapiere hat, dann versuchen wir mit der Anlaufstelle zusammenzuarbeiten, um diese Atemtastpapiere zu erhalten und dann eben einen normalen Krankenhausbesuch machen zu können und so weiter und so fort. Es gibt da verschiedene Zusammenarbeitsmöglichkeiten, die natürlich eine große Koordination benötigen, die aber eben auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch stärken. Und ein anderer Aspekt, der sehr wichtig ist, glaube ich, für ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln, ist wirklich auch die Perspektive, ist eine hoffnungsvolle Perspektive. Also wir glauben tatsächlich, dass wir diese Welt verändern können. Und darum brauchen wir auch kulturelle Momente, wir haben auch immer wieder Konzerte, die wir organisieren. Wir haben Momente, in denen wir auch wirklich auf der menschlichen Ebene versuchen, zusammen zu sein. Und natürlich im Großen ist der Kommunismus unsere Perspektive, aber es sind vor allem Alltagsmomente, die es benötigt, um diese Bindungen zu stärken, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten. Ich hätte so eine Reihe von Fragen, die vielleicht so ein bisschen miteinander verschlungen sind. Ich hoffe, ich kann das gut formulieren. Du hattest ja erzählt, dass euer Ausgangspunkt von der Besetzung von diesem psychiatrischen Gefängnis gewesen ist, dass ihr aus so einer eher subkulturell geprägten Linken kamt und dann das Ziel war, euch hin zur Arbeiterklasse zu öffnen. Und ich habe mich in dem Zuge gefragt, wie ihr euren eigenen Klassenstandpunkt da formulieren würdet, weil das klingt halt erstmal so äußerlich, wir kommen zur Arbeiterklasse. Ich würde jetzt vermuten, dass ihr selber auch abhängig seid von Lohnarbeit oder Jobbing oder selbstständiger Tätigkeit und so weiter. Und das geht dann vielleicht so ein bisschen zusammen mit der Frage, wie ihr vielleicht euer eigenes Interesse definieren würdet, das alles zu machen. Weil gerade wenn es darum geht, nicht nur Dienstleistungen für andere zu machen, sondern irgendwie das zu politisieren und so weiter, irgendwie kommt es ja dann schon auch darauf an, dass man genau selber was daran zu gewinnen hat oder selber sozusagen die eigenen Interessen damit auch eine Rolle spielen und mit den Interessen von anderen dann vielleicht irgendwie zusammenkommen. Und das schließt dann also wiederum so die Frage an, wie ihr das eigentlich schafft, genau das Projekt zu finanzieren und die zeitlichen Ressourcen dafür zu haben. Also auch, weil es so unglaublich viel klingt, was ihr da alles macht. Das sind sehr gute Fragen. Ich habe zu Beginn ein bisschen zu deftig zusammengefasst, also Subkultur und so weiter und so fort. Wir kommen natürlich eben, wie du richtigerweise gesagt hast, wir haben eigentlich, es waren so vor allem zwei Kollektive, die da zusammengearbeitet haben, um diese Besetzung zu machen. Auf der einen Seite war das Kollektiv der Studierenden an der Universität. Also es waren ganz klar Studierende, Studentinnen, Studenten, die halt seit schon vor der Universität politisiert waren, in der Stadtpolitik irgendwie aktiv mit anderen Besetzungen. Das war natürlich nicht die erste Besetzung, die wir gemacht haben. Wir haben auch schon andere Besetzungen gemacht. Und die haben dann, das war sehr klar, auch eine Politisierung, die stark über Beteiligung in den sozialen Bewegungen war. Also Italien hatte ja, wenn wir an Genua 2001 denken, Bewegungen danach, auch die Antikriegsbewegung und so weiter und so fort, da waren wir wirklich Teil dieser Bewegung. Und aus diejenige Generation, die dann in den 10er Jahren sozusagen aus der Universität ausgetreten ist, hat dann begonnen, ein zweites Kollektiv zu gründen. Das hat dann Clash City Workers geheißen, in Anlehnung an Clash City Rockers von The Clash. Also da hat man die Subkultur. Und das war eigentlich ein Arbeiterinnenkollektiv, vor allem von prekär Arbeitenden in unterschiedlichen Sektoren. Gastronomie, im Tourismussektor, aber auch in den wenig übrig gebliebenen Fabriken, aber auch natürlich prekäre Leute an der Uni. Die haben dann versucht, vielmehr eben das Thema Arbeit in den Fokus zu nehmen und eben Klassenwidersprüche. Und das war eben auch eine Zeit, in denen die Linke, die soziale Bewegungslinke, sehr stark den Klassenbegriff abgelehnt hat und sehr fest halt auch durch die postmarxistischen und Theorien sehr stark auch an nicht mehr über das Proletariat gesprochen hat oder eben nicht mehr die Arbeiterinnenklasse als solches, als revolutionäres Subjekt in den Fokus genommen hat. Und das Class City Workers, wo ich eben auch dabei war, wir haben sehr stark gesagt, nein, wir müssen wieder zurück zur Klasse gehen. Wir sind ja Teil der Klasse, also wir müssen eigentlich zu uns zurückgehen. Und wir haben dann auch begonnen, eben eine Form von Untersuchung zu machen. Wir haben damals auch ein Buch geschrieben auf Italienisch. Ich habe damals sogar eine längere Zusammenfassung auf Deutsch geschrieben, wo es eben darum ging, auch die Kämpfe, die dann in der Stadt und in der Provinz von Neapel ausgebrochen sind, dort auch präsent zu sein, an der Seite der Arbeiterinnen in den Fabriken, in der Logistikbranche, in der Landwirtschaftssektor. Aber der Ansatz war immer noch sehr klassisch von politischen Kollektiven, wie wir sie halt in jener Zeit gekannt haben, nämlich da ging es darum, einfach einen Flyer zu verteilen und zu sagen, das sind die Bedingungen, die ihr lebt und das Beste, was ihr machen könnt, ist jetzt zu streiken, um eure Rechte auch irgendwie verteidigen zu können. Wir haben halt gemerkt, so geht es nicht, das ist das Problem. Also die Arbeiterinnenklasse, die braucht nicht einen externen Faktor, um zu wissen, welche Bedingungen sie leben, sondern sie wissen ja selbst, was sie für Bedingungen leben. Und darum ging es dann eben mit der Besetzung, haben wir diesen Schritt gemacht, dass wir eigentlich viel mehr Fragen stellen müssen und zuhören müssen, anstatt ihnen zu erklären, was eigentlich gemacht werden muss. Und das war so ein bisschen die Verschiebung. Also die Besetzung 2015 hat dann auch konzeptionell bei uns ein bisschen diese Verschiebung herbeigeführt. Und natürlich eben, wie gesagt, wir sind alle irgendwie Arbeiterinnen, Arbeiter. Also wir haben keine Finanzierungen im Hintergrund, die uns die Taschen füllen und so wir auch unsere Aktivitäten machen können. Unsere Aktivitäten sind alle selbst finanziert. Also für die mutualistischen Aktivitäten, wir verlangen kein Geld den Leuten. Also eine Person, die zweimal die Woche boxen kommen will bei uns im Gym, niemand muss irgendetwas bezahlen. Gleichzeitig sind die Leute, die zum Beispiel eben Boxtrainer sind, die bekommen auch keine Entschädigung. Also es ist alles eigentlich über Zeit zur Verfügung stellen und Fähigkeiten zur Verfügung stellen und das irgendwie gegenseitig dann auszuleben. Und wir machen zum Teil Crowdfunding für ganz spezifische Sachen. Zum Beispiel eben, als wir die Nahrungsmittelverteilung begonnen haben während der Pandemie, haben wir einen Crowdfunding lanciert, als das medizinische Ambulatorium ein portables Ultraschallgerät kaufen wollte, um eben auch Präventionstage zu organisieren. Außerhalb unserer Besetzung haben wir ein Crowdfunding organisiert, in dem dann Geld gesammelt wurde, um dieses Gerät zu kaufen. Und dann haben wir einige Aktivitäten, die uns ein bisschen Geld bringen, wie zum Beispiel Konzerte und so weiter und so fort. Aber es ist eigentlich alles selbst finanziert, also wir bezahlen auch einen Teil unseres Lohnes, geben wir ab in eine gemeinsame Kasse und finanzieren somit auch unsere Aktivitäten. Das ist so ein bisschen die Antwort zu diesen Fragen. Also ich habe auch noch ein paar Fragen, die mir jetzt gekommen sind, bei dem, was du jetzt noch erzählt hast. Was ich mich am Anfang gefragt habe, wie gut funktioniert die Politisierung von den Menschen, weil gerade Menschen, die irgendwie in sehr prekären Lebenssituationen leben. Die sind ja häufig dann, wie das auch schon mit Anklang, halt eben sehr stark damit beschäftigt, irgendwie zu überleben. Und dann bleibt ja manchmal auch einfach nicht so viel Zeit und Energie, sich irgendwie jetzt noch mit politischen Themen auseinanderzusetzen. Und in dem Kontext vielleicht noch, in welchen Bereichen funktioniert es besonders gut? Ja, ich habe ja vorhin versucht, ein bisschen zu erklären, auch diese Sache mit der Schwarzarbeit, mit dem Kampf gegen Schwarzarbeit. Das ist sicherlich ein Bereich, wo es besser funktioniert. Ein anderer Bereich ist auch der Migrationsbereich. Und da spreche ich nicht nur von den Migrantinnen und Migranten, sondern eben auch Menschen, die in diesem Bereich helfen wollen. Das ist, glaube ich, unser Sektor, wenn wir das so bezeichnen können, der am meisten Menschen anzieht. Italienerinnen, Italiener, vor allem jüngere Leute, die sagen, ich will helfen. Es geschehen so viele Ungerechtigkeiten gegenüber Migrantinnen und Migranten und Geflüchteten, ich will helfen. Und das sind nicht alle Juristinnen und Juristen, das sind nicht alle radikalisierte Linke, sondern das sind Menschen, die einfach irgendwie auch intrinsisch einen Anschluss finden, ja, ich will da helfen. Und dann können sie zum Beispiel eine Sprache und übersetzen dann bei der juristischen Unterstützung oder sie übernehmen eine Schulklasse von Migrantinnen für die Italienischsprachkurse und so weiter und so fort. Also der Migrationsbereich ist sicherlich ein Bereich, der immer noch sehr stark politisiert und irgendwie aus dem simplen helfen wollen, irgendwie auch etwas passiert, das dann auch mehr und tiefer geht. Was du sonst sagst, ist wahr. Ich meine, das sind, weil wir ja vor allem prekärere Momente und Jobs haben, ist es sehr schwierig, dann auch wirklich Zeit zu haben, um dann wirklich politisch viel mehr aktiv zu sein. Was mich hier in Neapel vor allem fasziniert, ist die Fähigkeit, eben das Ganze im Alltag irgendwie verschachteln zu können. Also das Politisieren passiert im Alltag. Die Bereiche des Alltags sind nicht abgetrennt, wie wir das sonst kennen können. Ich meine, ihr erkennt ja auch meinen Deutschdialekt, dass ich irgendwie längere Zeit in der Schweiz gelebt habe. Und in der Schweiz ist es, habe ich das viel krasser erlebt, so mit diesen Aufteilungen. Ich habe 8-to-5-Job und dann mache ich Politik und dann mache ich noch Sport und dann gehe ich vielleicht in den Ausgang. Und das, was ich irgendwie in Italien erlebe, ist alles viel mehr ineinander verwickelt. Und das bedeutet dann eben auch, dass wenn wir in einem Quartier eine Aktivität haben, dass wir dann auf die Leute zählen können, die in diesem Quartier auch leben, die zum Beispiel diese Nahrungsmittelpakete erhalten von uns, in einem Quartier leben, das bald außerhalb unserer Besetzung ist. Und da können wir auf sie zählen, wenn es darum geht, eine Aktion zu machen, die zum Beispiel eine Flyer-Aktion machen und so weiter und so fort. Also es ist wie die Politisierung erfolgt in diesem Sinne auch viel mehr kulturell, in Anführungszeichen, dass sich die Menschen eben irgendwie zugehörig fühlen zu einem größeren Projekt und sie dann halt diese Zeit, die sie zur Verfügung haben, irgendwie auch geben und halt in dieser Form geben, wie sie das auch können. Das ist eine Art der Politisierung. Eine zweite Art ist ganz klar über die Wahlen. Das ist etwas, das mich selber auch, ich bin immer sehr kritisch gewesen gegenüber Parlamentarismus und Beteiligung an den Wahlen. Und das hat mich aber wirklich extrem fasziniert, wie eben die Menschen dann vor den Wahlen gefragt haben, jeweils, was müssen wir wählen? Und solange keine Option da ist, dann geben sie halt ihre Stimme irgendwem ab. Natürlich, auch in Italien erleben wir eine Tendenz zum Fernbleiben bei den Wahlen. Also die Leute, vor allem jüngere Leute, die nicht mehr wählen gehen, das wird immer wichtiger. Aber trotzdem sind die Wahlen immer noch ein politisierender Moment. Und darum ist es, wenn du dort sagen kannst, wir haben selber eine politische Organisation, wir vertreten uns selber, wir wollen auch auf dieser Ebene den Kampf führen, ohne eine Illusion zu haben, dass wenn wir eine, zwei oder drei Parlamentarier haben, Parlamentarierinnen, dass sich dann irgendetwas radikal verändert. Aber wir haben dann ein Instrument mehr, um unseren Kampf voranzutreiben. Das sind sehr wichtige Momente. Und dann sind auch die am wenigsten Politisierten, die sehr viel weiter entfernt sind von der Politik, sind dann in den Quartieren an Flyern, an Leute überzeugen gehen, dass sie wählen müssen, dass sie Potere al Popolo wählen müssen und so weiter und so fort. Also das ist schon nicht zu unterschätzen und das ist ein wichtiger Moment der Politisierung, denke ich, auch dieser Aktivitäten, die wir vorantreiben. Ich habe noch mal eine sehr, sehr praktische Frage. Du hattest eben erzählt, dass ihr so immer ab und an so Leute neu einladet und mitzumachen, dann irgendwie so 40 kommen und 10 bleiben. Wo verteilt ihr da die Flyer oder wie immer ihr da einladet? Also ist das sozusagen, richtet ihr euch da an irgendwie linke Orte oder macht ihr das in der Innenstadt oder an der Uni oder wo und wo kommen die Leute, die dann, also wo ladet ihr ein und was für Leute kommen dann so aus uns? Nein, wir versuchen linke Strukturen zu vermeiden, weil wir ja selber eine linke Struktur sind. Es ist wirklich, wir versuchen wirklich ein bisschen breiter zu sein, aber natürlich sind das so die Orte, sind wir ein wenig die ähnlichen. Also die Universität ist natürlich ein wichtiger Ort. Ich glaube, es sind auch sehr viele junge, also die meisten jungen Leute gehen ja auch an die Uni und an den Hochschulen, also an den Gymis natürlich auch, also Gymnasien und Universitäten. Das sind sicherlich Orte, wo wir versuchen, stark zu mobilisieren. Dann in gewissen Quartieren, vor allem wo eben auch unsere Freunde, Genossinnen auch leben, versuchen wir auch dort über die Kontakte, die wir schon haben, sozusagen im Schneeballeffekt dann auch andere Leute irgendwie zusammenzubringen. Und ein dritter Ort, der sehr wichtig ist hier in Italien, sind die Social Media. Wir haben vor allem, das ExoPG hat eine eine Facebook-Seite, die von 130.000, 140.000 Menschen gefollowt wird. Also wenn wir etwas posten, wird das gesehen. Die Leute informieren sich auch sehr stark über Facebook und Instagram mittlerweile. Also zum Beispiel ist Twitter in Italien ein Instrument, das viel weniger gebraucht wird, aber Instagram und Facebook viel mehr. Das sind auch, wir haben sehr viele Anfragen. Fast täglich schreiben uns Leute auf unserer Facebook-Seite an und Instagram-Seite, um ja, zu sagen, wie kann ich aktiv werden? Oder seid ihr in dieser Stadt, wo ich lebe, auch aktiv? Habt ihr Vernetzung? Seid ihr vernetzt hier und so weiter und so fort? Also Social Media ist schon auch sehr wichtig. Und wir investieren auch sehr viel in Social Media. Das ist ein bisschen unsere, was früher die Zeitung, die Parteizeitung war, ist bei uns im Moment ein bisschen, das sind die Social Medias. Ich bin sehr unzufrieden mit dem, aber es ist halt so. Wir können, das ist so halt, ja. Ich hätte nochmal auch ein paar Fragen. Also einmal, weil du das ja gerade jetzt kurz angesprochen hattest, mit denen, dass Leute auch nach anderen Städten fragen. Also ist Potere al Popolo über mehrere Städte organisiert? Und auch so, gibt es in anderen Städten also Initiativen mit einem ähnlichen Konzept, mit denen ihr zusammenarbeitet? Und wie sieht die Zusammenarbeit aus? Das wäre so das eine. Und dann hast du ja vorhin gesprochen eben über diese, ja, ein bisschen so eine Umorientierung von so einer klassisch linken Arbeitsweise sozusagen und so von diesem Versuch, da eben so stärker rauszugehen und eben auf, also an bestimmte Interessenskämpfe ranzugehen und so. Und das finde ich sehr spannend, weil es in Deutschland in der radikalen Linken eben eine sehr ähnliche Debatte gegeben hat, auch, glaube ich, zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Genau, und da würde mich das auch interessieren, ob das eben so wie so eine größere Debatte war, die in so erst in so innerlinken Zusammenhängen geführt wurde, ob es da vielleicht auch über Neapel hinaus so eine Umorientierung gab. Genau. Ja, also Potere al Popolo ist eine italienweite Organisation. Wir sind eigentlich in fast jeder größeren Stadt irgendwie vernetzt und haben Leute, die bei uns mitmachen, also bei uns mitmachen, mit denen wir zusammenarbeiten. Turin, Florenz, Mailand, Bologna, Padua, Rom, auch in Sizilien, auch im Süden, auch auf den Inseln. Also ja, wir haben, das ist eine italienweite Vernetzung. Wir haben heute, also das ExoPG in Neapel hat natürlich einen Vorbildcharakter für viele. Viele also wir sind auch mit sehr vielen in Kontakt gekommen, in ganz Italien, weil sie das ExoPG kennengelernt haben und eben gesehen haben, da gibt es eine Besetzung, die machen das und das, sind sehr viele Leute, die da zusammenkommen. Und die sind uns dann besuchen gekommen und wollten dann etwas Ähnliches machen. Aber natürlich ist der Copy-Paste meistens nicht möglich. Und das ist ja das Interessante an dem, dass das Konzept, das wir eigentlich entwickelt haben mit dem ExoPG, ist nicht die Besetzung an und für sich, sondern ein physischer Ort, der in einem Quartier ist, in dem sich die Menschen treffen können, selbst organisieren können und halt versuchen können, über die sozialen Aktivitäten immer breiter zu werden, eigentlich einen Massencharakter anzunehmen. Und darum haben wir auch gesagt, ja, es geht nicht darum zu besetzen. Wir wissen, dass wenn man in Mailand heute besetzt, dann sind die Bullen nach 3 Sekunden dort und räumen. Also das ist halt, und dort eine Besetzung dann auch zu verteidigen, benötigt dann viel mehr Energie, als zu sagen, okay, versuchen wir ein bisschen finanzielle Ressourcen zusammenzubringen, um etwas zu mieten. Einen kleinen Ort auch. Es geht auch nicht um die Größe, sondern es geht eben um einen Raum, einen Ort zu haben in der Stadt, in kleineren Städten, um eben dort die Aktivitäten zu machen. Und die ganze Idee kommt auch aus der ganzen Geschichte der Kommunistischen Partei. Auch da, ich habe ja vorhin gesagt, wir müssen heute versuchen, ein bisschen die unterschiedlichen Traditionen, die es in der radikalen Linken gibt, auch irgendwie zusammenzudenken. Ich komme aus einer ganz anderen Tradition als die Kommunistische Partei Italiens, aber ich muss erkennen und zugeben, dass die Kommunistische Partei nach dem Zweiten Weltkrieg, schon Ende der 30er Jahre, eine Strategie gefahren ist, die extrem gewinnbringend war. Nämlich der Generalsekretär damals hat gesagt, in jedem Dorf, in jeder Stadt, wo ein Kirchturm ist, muss auch ein Volkshaus aufgebaut werden. Weil das sind die Referenzmomente und die Referenzorte dann für die Arbeiterinnenklasse. Wir müssen den kulturellen Kampf gegen die katholische Kirche, die natürlich damals sehr stark vernetzt war mit den faschistischen Kräften und so weiter und so fort. Wir müssen diesen kulturellen Kampf wirklich auch physisch über unsere eigenen Orte austragen, diesen Kampf. Und das war die Idee der Volkshäuser in Italien. Und diese Idee ist heute total gültig, immer noch total gültig. Das ist nicht etwas, das einfach nur datiert ist, weil es vor 70, 80 Jahren mal formuliert wurde, sondern wir sind wirklich sehr stark davon überzeugt, dass das immer noch ein Instrument ist, um eben auch diese soziale Zusammensetzung der Klasse voranzutreiben. Und darum haben wir jetzt in ganz Italien haben wir über 40 solche Volkshäuser. Wir nennen uns eben auch nicht Centro Sociale, was ja in Italien vor allem ab den 90er Jahren der Fall war. Das sind diese Besetzungen, wo eben vor allem Subkultur und so weiter ausgelebt wurde. Das waren die Centri Sociali. Wir lehnen ein bisschen diesen Begriff ab. Nicht, weil wir die Centri Sociali an und für sich ablehnen, sondern weil wir sagen, wir haben ein anderes Konzept. Wir sind vielmehr eine Casa del Popolo, ein Volkshaus. Und diesem Volkshaus soll eben auch viel mehr soziale Aktivitäten angeboten werden. Und eben heute haben wir etwa 40 Volkshäuser in ganz Italien. Und das ist etwas, das natürlich uns sehr stark auch, wir versuchen uns zu koordinieren. Die Tatsache, dass wir am 28. April, am letzten Freitag, fast 4000 Migrantinnen und Migranten auf der Straße hatten in Rom, war auch dank der Arbeit, die wir vorantreiben im migrantischen Bereich, weil wir eben gesagt haben, das ist ein Bereich, der wichtig ist, in dem auch Potere al Popolo als Organisation präsent ist und an diesem Thema arbeitet. Und da gibt es eben verschiedene Anlaufstellen in ganz Italien auch für Migrantinnen und Migranten. Und dann zur Frage der Umorientierung. Das ist nicht ganz einfach. Leider sind wir aus der linksradikalen Szene nicht immun gegen Identitätspolitik, im Sinne von, dass wir das Gefühl haben, dass das, was wir schon immer gemacht haben, auch weiterhin richtig ist und dass wir eigentlich nie überdenken müssen, wie wir handeln. Ich denke, da können wir uns wirklich sehr stark auch an die Geschichte der sozialistischen Bewegung orientieren. Ich glaube, Selbstkritik ist wie die Luft, die wir täglich atmen müssen, um voranzukommen, um zu überleben. Wenn wir nicht selbstkritisch handeln, dann irgendeinmal werden wir eine Sekte, die einfach nur selbst überzeugt ist, dass das, was wir machen, das Richtige ist und das einzig Richtige vor allem. Und darum war eben dieser Schritt auch, diese Öffnung vom klassischen die Welt erklären zum viel mehr zuhören und versuchen, daraus dann Aktivitäten zu entwickeln, sehr, sehr wichtig. Und das hat uns auch, ein bisschen haben wir uns bestätigt gefühlt, vor allem während der Pandemie, weil während der Pandemie in Neapel viele Gruppen eingegangen sind, weil sie halt eine sehr klassische Art hatten, Politik zu machen, linksradikale Politik, eher kollektiv orientierte Politik, das heißt Sitzungen, das heißt Straßenproteste, die sehr wichtig sind, die machen wir natürlich auch, aber wenn sich die Aktivität dann auch auf das beschränken, dann erlaubt das eben nicht, in einem Krisenmoment sich auch erneuern zu können. Und ich denke, das, was die Fähigkeit, die wir entwickelt haben in den letzten Jahren, war eben die aktuelle Lage und die Kontingenz eigentlich zu erkennen, in der wir handeln müssen. Also wie müssen wir heute handeln? Und ich denke, das ist auch sehr wichtig aus zwei Gründen, weil erstens einmal heute 2023 bedeutet, der Mutualismus hat sich verändert. Auch bei uns nach der Pandemie hat der Mutualismus nicht mehr die gleiche Bedeutung. Wir können nicht mehr gleich arbeiten. Aber ich stelle auch fest, dass wir eben auch ein bisschen wie in eine Routine gekommen sind und eben immer gleich handeln. Also es ist halt so, Gewohnheiten werden wie eine zweite Natur. Gewohnheiten werden einfach, ja, weil man daran gewöhnt ist, so zu handeln, handelt man immer so. Und wir sind natürlich auch ein bisschen, wir haben auch ein bisschen dieses Problem beim ExoPG, dass wir halt einige Aktivitäten gleich machen und dann eben fallen wir auch in eine Form von Caritas, das eben wie keinen politischen Ausweg mehr erlaubt. Nichtsdestotrotz sind diese Aktivitäten wichtig und nichtsdestotrotz brauchen wir eben jetzt auch eine Selbstreflexion. Aber wir müssen auch immer wieder anhalten, um zu verstehen, was wir am Machen sind, evaluieren, kann es in diese Richtung weitergehen, ja, nein. Und das ist ein ständiger Prozess. Und wir müssen, glaube ich, ja, uns einfach daran gewöhnen, dass wir geduldig sein müssen, weil die radikale Veränderung halt nur mit der Geduld kommt und ja, ein langfristiger Prozess ist. Ich finde es total spannend, dass ihr, jetzt wo du gerade von diesen Volkshäusern gesprochen hast, habe ich gerade so den Gedanken gehabt, dass dieser Volksbegriff, der ist halt in Deutschland total verbrannt. Also als Linke würden wir, glaube ich, nicht mit diesem Begriff arbeiten, weil der halt immer sofort mit Nazis assoziiert wird. Und das fand ich spannend, weil ich meine, die faschistische Bewegung in Italien arbeitet ja bestimmt auch mit diesem Begriff, oder? Also das, ich weiß nicht, ich meine, das kann jetzt wahrscheinlich auch philosophisch sehr weit ausarten, aber vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen. Das, also mit diesem Begriff, habt ihr den irgendwie für euch neu besetzt oder ist das in Italien einfach ein bisschen anders oder... Ja, er ist eindeutig, er wird ganz eindeutig anders benutzt. Es war eben spannend, als sie dann Potere al Popolo, also eben Power to the People, das ist ja auch ein Begriff, der zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Black Panther benutzt wurde. Und das ist ja eindeutig eigentlich eine philosophisch, theoretisch, soziologisch benutzt ja auch Marx in seinen Schriften den Begriff vom Volk. Es ist nicht so, dass das ein antimarxistischer Begriff ist oder nicht. Es geht auch darum, eben ein bisschen weiter darüber hinauszuschauen, was vom klassischen Proletariat darüber hinausgeht und so weiter. Aber es ist klar, dass in den lateinischen Sprachen der Begriff des Popolo ein linker Begriff ist. Natürlich wird er auch rechts benutzt, aber er ist viel mehr ein linker Begriff. Also La Casa del Popolo ist ganz klar, das ist eine linke Sache. Das ist nicht etwas, das rechts benutzt wird. Das Gleiche gilt eigentlich in der ganzen lateinamerikanischen Diskussion. Ist ja El Pueblo auch eine Kategorie, die sehr stark benutzt wird. Und natürlich ist halt, ich meine, wir haben Potere al Popolo benutzt als Namen, auch ein bisschen, um eben weg von dieser Identität zu kommen. Wir hatten absurde Diskussionen zum Teil mit eher älteren Menschen, die in kommunistischen Organisationen waren, die einfach sagten, wenn wir den Begriff kommunistisch aus unserem Namen wegnehmen, dann sind wir nicht mehr kommunistisch. Und ich denke, da haben wir sehr stark, eigentlich so, unsere Generation hat das sehr stark gemeint. Das ist völlig, keine, kann man das, es ist gerade das Gegenteil, also ich meine, ich glaube, mittlerweile gewinnt nur die KPÖ in Österreich mit dem Kommunismus im Parteinamen Wählerstimmen, weil sonst nirgends eigentlich eine KP im Auftrieb ist, im Aufschwung ist, im Gegenteil. Und diese Realität müssen wir ja auch sehen und gleichzeitig gibt es eben eine Form einer identitären, sektierischen Haltung, die wir ganz klar ablehnen. Also Potere al Popolo ist auch ein Name, der ein bisschen eine Erneuerung gibt, ohne aber die Identität auch zu verlieren, eine klare linke Identität. Das ist natürlich sehr stark. Natürlich, wir haben im ganzen politischen Prozess, haben wir natürlich auch auf Frankreich geschaut, auf Frankreich, auf Spanien, auf andere Länder, auch auf Griechenland. Und dort haben ja diese Parteien auch alle ein bisschen populistischere Namen benutzt. Ohne aber, ich glaube eben, das ist das große Problem, ohne die Organisationsfrage richtig zu stellen. Also im Sinne von Podemos ist heute in einer linken Mitte-Links-Koalition an der Regierung, hat aber kaum eine Organisationsstruktur, die das langfristige Überleben auch garantieren kann. Ähnliche Tendenzen haben wir auch bei La France Insoumise, das ist die stärkste linke Partei in Europa vielleicht, mit über 7 Millionen Wählerinnen, die eben La France Insoumise und Jean-Luc Mélenchon wählen. Die haben aber auch ein immenses Problem, weil sie halt eben die klassischen Organisationsformen dann auch verlassen haben. Und ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, soziologisch, philosophisch könnte man sehr lange über diesen Begriff diskutieren. Ich habe jetzt ein bisschen mehr darauf geantwortet, wie wir eigentlich auch zu diesem Namen gekommen sind. Ich denke aber, ja, er wird auch rechts benutzt, aber viel weniger als jetzt eben im deutschsprachigen Raum. Und ich wehre mich auch ständig dagegen, auf Deutsch Potere al Popolo als irgendwie alle Macht dem Volke zu versetzen, sondern ich sage dann vielmehr eben alle Macht den Arbeiterinnen. Also da ist der Begriff, also die Kategorie Arbeiterin für mich viel repräsentanter als Volk, das ist klar. Vielleicht noch eine etwas konkretere Frage zu euren politischen Aktivitäten. Also auf welchen Ebenen seid ihr denn da aktiv? Also ich meine, klar, ne, wenn du sagst, dass halt gerade Wahlen auch voll das gute Mittel für euch sind, Leute irgendwie zu politisieren. Aber jetzt im Sinne von, dass ihr, habt ihr irgendwie einen bestimmten Fokus, dass ihr jetzt sagt, ihr versucht in den Kommunen, in den Städten irgendwie, ich weiß nicht, kennt das italienische politische System nicht besonders gut, aber in irgendwie einem Stadtrat oder Stadtparlament da, dass das euer Schwerpunkt ist, oder versucht ihr auf eine nationale Ebene zu kommen, weil das ist ja auch oft eine Kapazitätenfrage und eine Frage von, an welchen Stellen sieht man irgendwie, also wo sind die Stellschrauben, an die man eigentlich ran will, welche, also so, wo kann man, dass diese, was du vorhin gesagt hast, dass man eben so einen Einfluss gewinnt, um eben die Machtfrage stellen zu können. Worauf konzentriert ihr euch da oder was ist da eure Strategie? Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist eben auch die große Schwierigkeit, eben auch auf der Basis der Erfahrungen, die wir ja auch gesehen konnten in Griechenland mit Syriza, die da auf einmal irgendwie in die Regierung kommen und dann eine Politik machen, die gegen die Interessen der Arbeiterinnen geht, und das Gleiche zum Teil ja eben auch bei Podemos und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele, viele Beispiele. Man gerät immer in widersprüchliche Momente, wenn man diesen Schritt wagt. Und ich glaube, wir müssen aber, eine radikale Linke muss nicht Angst haben und muss nicht Angst haben, diesen Schritt zu wagen. Im Gegenteil, es ist extrem wichtig, dass, ich glaube, heute ist es, kann eine radikale Veränderung nur in Kombination dieser unterschiedlichen Ebenen der Politisierung auch stattfinden. Und wir versuchen natürlich, eben bei der ersten Wahl, bei der wir teilgenommen haben, war eine nationale, die Parlamentswahl auf italienweiten Ebene, und wir haben es nicht geschafft, einen Parlamentarier, eine Parlamentarin zu wählen. Und da wir machen immer noch weiter auf der nationalen Ebene, weil wir denken, das ist eigentlich da die Ebene, die auch wirklich wichtig ist, dass da wieder eine linke Stimme reinkommt, weil im italienischen Parlament heute wirklich kaum mehr linke Stimmen zu hören sind. Also Stimmen, die auch die Themen der Bewegungen der Arbeiterinnen reintragen. Also eben, wir haben zum Beispiel aktuell der erste linke afrikanisch stämmende Person ist ins Parlament gewählt worden im September 2022, und wir hatten jetzt im April eine Großdemo von Migrantinnen und Migranten, und er war nicht an dieser Demo. Und das ist so, ja, warum bist du dann im Parlament? Also ich meine, ich glaube, das ist ja wirklich so etwas, das sehr wichtig ist, dass eben die Person, die danach gewählt wird, nicht selbst verselbstständigt, sondern immer weiterhin Ausdruck bleibt von Bewegungen, von Konflikten, die da ausgetragen werden in der Gesellschaft. Also das heißt, die nationale Ebene ist sicherlich wichtig. Gleichzeitig ist aber auch die lokale Ebene wichtig, weil die lokale Ebene aus zwei Gründen. Erstens einmal, weil es dort wie einfacher ist, auch gewählt zu werden. Wir haben in einigen Städten, in Livorno haben wir eine Genossin, die im Stadtparlament ist. Wir haben in unterschiedlichen Städten, auch in Neapel haben wir auf der kommunalen Ebene zwei Abgeordnete. Und dort ist es auch wichtig, eben in der Stadtpolitik natürlich irgendwie aktiv zu sein, weil du dort auch viel konkreter die Konflikte und die Widersprüche, die die Menschen leben, angehen kannst. Also da geht es um Sachen im Quartier, da geht es um Alltagssachen, die man sehr stärker reinbringen kann. Und das Zweite ist eben auch, dass man dort zeigen kann, dass man anders regieren kann. Also dass das Problem nicht einfach nur ist, dass das Parlament und die bürgerliche Demokratie einfach falsch ist. Die ist falsch, aber es gibt auch dort Spielraum. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man das immer wieder zeigen kann, mit der Möglichkeit, dort auch dabei zu sein. Natürlich stehen wir vor Fragen auch der Allianzen, gerade weil es sehr schwierig ist, selbstständig als Poder al Popolo gewählt zu werden auf der nationalen Ebene, müssen wir immer auch wieder über Allianzen sprechen, Allianzen eingehen. Und da ist es halt auch sehr kompliziert, das wäre ein Thema für sich. Und eine letzte Ebene eben auch der Politisierung und alles ist eben, sind politische Kampagnen. Und diese politischen Kampagnen, die sind dann natürlich sehr eng verbunden mit Mutualismus. Und ich denke, dort können wir sehr viel lernen von der KPÖ, die jetzt in Salzburg zum Beispiel so erfolgreich war, die in Graz erfolgreich ist, weil sie sehr stark sich konzentriert haben. Sie konzentrieren sich weiterhin auf ein Thema, dass man sich eben nicht verliert von tausend Themen. Weil heute könnte man Politik machen zu allen Themen. Das ist auch wir im ExoPG, wir machen medizinisches Ambulatorium, Arbeits, Sachen zu Arbeit, Sachen zu Migration, Sachen zu x tausend verschiedene Sachen. Die KPÖ hat sich auf das Recht auf Wohnen, auf die Mieterinnenrechte konzentriert, hat da auch ganz konkret mutualistische Sachen gemacht, wie zum Beispiel, wenn städtische Wohnungen abgebrochen werden müssen, um Luxuswohnungen zu bauen, ist die KPÖ dorthin gegangen, hat dort auch irgendwie juristische Hilfe geleistet, hat die Leute versucht zu organisieren gegen die großen Immobilienfirmen. Und sie wurden dann, also die KPÖ ist dann in Salzburg zum Beispiel die Partei der Mieterinnen geworden, sozusagen. Und das ist ein Ansatz, den wir sehr interessant finden. Und wir arbeiten jetzt im Moment auch konkret an einer Kampagne, die sehr stark gefühlt wird in Italien an einen gesetzlichen Mindestlohn. Also wir haben die Forderung, einen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 10 Euro. Italien ist das einzige Land europaweit, das in den letzten 30 Jahren keine Reallohnerhöhung hatte, sondern eher eine Reallohnverlust von 3% über die letzten 30 Jahre. Also merken wir, dass das ein Thema ist, das eben auch helfen kann, dann eben irgendwie zu wachsen und Themen dann eben einzubringen in die Institutionen. Aber was konkret versprecht ihr euch von der Teilnahme an den Wahlen? Also es soll jetzt gar keine grundsätzliche Gegenrede sein, sondern also frage ich mich das bloß, was ist das Ziel davon und was sagt ihr, okay, das sind die Sachen, die wir gerade machen und dass der Mutualismus ist ja scheint ja ein wichtiger Teil eurer Arbeit zu sein und dann sozusagen, okay, wie korrespondiert das damit, dass ihr sagt, wir machen diese Kampagne dann auch ins nationale Parlament gewählt zu werden? Ich denke, ich meine, die Politisierung beginne anders. Ein Punkt, der sehr wichtig ist, ist halt eben, dass für sehr viele Menschen der Moment der Wahlen eben auch ein politischer Moment ist. Und wenn du dieses Terrain verlässt, dann verlierst du sozusagen alles, was du sozial aufbaust, kannst du nicht in eine politische Kraft akkumulieren oder es fließt nicht in eine politische Kraft, die auch deine politische Kraft ist, sondern die Menschen kommen dann ins ExoPG, machen Aktivität 1, 2, 3, geben aber dann die Stimme an die Sozialdemokraten. Dann denkst du, okay, sie können die Sozialdemokratie wählen, aber warum machen wir dann diese Sache? Um einfach nur das unmittelbare Bedürfnis zu beantworten, das kann es ja nicht sein. Wir wollen nicht eben eine Insel der Glückseligen sein in unserer Besetzung, in unserer Casa del Popolo, sondern wir wollen das auf eine höhere Ebene bringen. Und die Wahlen sind immer noch ein Moment der Politisierung. Das heißt, Wahlbeteiligung hat das vor allem auch das Mobilisierungs- und Politisierungspotenzial der Wahlen ist nicht zu unterschätzen. Potere al Popolo ist auch darum entstanden. Die zweite Sache ist eben, ich meine, die KPÖ zeigt es sehr gut, also ich übernehme wieder dieses Beispiel. Die haben auch, bevor sie überhaupt gewählt wurden ins Parlament, haben sie zum Thema Miete und Mieterinnenrechte gearbeitet und konnten dieses Thema dann auch irgendwie reinbringen und über das Regieren, auch jetzt zum Beispiel in Graz, wo sie auch die Bürgermeisterin stellen, haben sie auch ganz konkrete Maßnahmen getroffen, um die Rechte der Mieterinnen zu verteidigen, um dort auch umzuverteilen und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Ich glaube, es ist nur ein Schritt der ganzen eines Radikalisierungsprozesses und Politisierungsprozesses, die parlamentarische Ebene. Aber es ist halt auch eine Ebene und wir müssen sie nicht überschätzen und denken, dass wenn wir dann dort drin sitzen, dass wir da die Lösung ist, aber wir müssen sie auch nicht unterschätzen, um zu denken, das ist nicht unser Terrain. Weil wenn wir das denken, dann habe ich das Gefühl, oder das sind meine Erfahrungen der 25 Jahre politische Aktivität, die ich mache, das war immer im Kleinen bleibt, immer in einer Dimension, die nie eigentlich wirklich das Ganze in Frage stellen kann. Und das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass das eben, dass eine gewisse Kraft auch gesammelt werden kann und zusammen kumuliert werden kann, ist über die politische Organisation, die sich auf allen Ebenen dann auch stellt und in allen Ebenen und in allen, auf allen Ebenen dann auch Kämpfe führt. Und das Parlament ist genauso eine Ebene. Beantwortet das ein bisschen deine Frage, oder bist du noch nicht zufrieden? Ja, das ist eine lange Diskussion vielleicht. Ich habe so eine gewisse Skepsis, glaube ich, einfach, weil ich so das Gefühl habe, gerade diese Frage von Koalition und aber auch Wahlkampf und so weiter, dass das was ist, wo schnell, also du sagtest, das ist halt ein Mittel von euch und das wollt ihr auch nutzen und wollt dieses Mittel nicht verstreichen lassen. Und ich habe aber gerade das Gefühl, dass gerade auf dieser Ebene und gerade auch auf der nationalen Ebene das ganz schnell halt passieren kann, dass das Mittel dann in den Vordergrund rückt und zum eigentlichen Zweck wird und eine Eigenlogik entwickelt von einer Institution, wo man ganz viele Notwendigkeiten dann halt irgendwie bedienen muss. Und es entsteht ein eigenes Interesse, um die Existenz dieser Ebene aufrechtzuerhalten und so weiter. Also das wäre so diese Skepsis, die sich halt bei mir irgendwie regt und wo ich mich halt irgendwie frage, ja, sind dann nicht sozusagen am Ende diese mutualistische Selbstorganisierung, wird die dann am Ende vielleicht selber zu einem Mittel, um sozusagen die Stimmen ins Parlament irgendwie zu bekommen? Ich bin einverstanden mit dir. Niemand ist immun gegen diese Tendenzen. Du hast da völlig recht. Und ich denke auch, dass die Kommunistinnen und Kommunisten sich dadurch unterscheiden von anderen politischen Strömungen, Traditionen und so weiter und so fort. Die Glaubwürdigkeit ist zentral. Und das ist auch da ein Grund dafür, warum die kommunistische Bewegung in Italien so am Boden liegt, weil sie total die Glaubwürdigkeit verloren hat in den 90er Jahren, irgendwie verwickelt war in Skandale und so weiter und so fort. Und dann benötigen wir ganze Generationen, um diese Glaubwürdigkeit wieder aufzubauen. Und da gebe ich dir völlig recht. Es ist kompliziert, es ist voller Widersprüche. Allianzen einzugehen ist nicht eine schöne Sache. Und auch ich würde, ja, aber ich denke auch nicht, dass der Purismus in der Überzeugung, Purismus in der Praxis der Weg ist, der dann wirklich auch längerfristig zu einer radikaleren Veränderung führen kann. Wir müssen uns in diesen Widersprüchen reinbegehen. Wir müssen halt wirklich uns die Hände auch schmutzig machen, aber eben immer mit einer, wie sagt man dem, man muss moralisch müssen wir auf einer anderen Ebene sein als die meisten Politikerinnen und Politiker, und wir müssen unsere Glaubwürdigkeit dürfen wir nicht verlieren, weil eben, wenn wir die verlieren, wenn die Leute nicht mehr glauben daran, dass die Kommunisten anders sind, dann haben wir verloren, ja. Aber ich finde es spannend, weil das ist meistens ist das Thema, alle finden es immer sehr toll, wenn ich über Neapel spreche, über die Besetzung, über die Aktivitäten, und dann sage ich, aber wir machen auch bei den Wahlen mit und Allianzen sind halt auch ein Thema und so. Und dann, vor allem in Deutschland, habe ich dann so die Reaktion, scheiße, und das geht eh, das kann eh nicht aufgehen und so weiter und so fort. Und ich verstehe es natürlich, weil ja. Mich würde noch mal interessieren, jetzt zu diesem Thema Partei und so, und du hattest öfters so das Wort Machtfrage gestellt. Habt ihr da sozusagen, wie soll ich sagen, irgendwie so eine Strategie oder so eine langfristige oder so eine Vorstellung, wie der Weg dahin ist? Also zum Beispiel würdet ihr sagen, klar, das läuft über das Parlament, man muss irgendwie eine Kommunistin müssen im Parlament halt eine Mehrheit bekommen und die Verfassung ändern zum Beispiel. Oder würdest du sagen, nee, die Arbeit im Parlament ist mehr dafür da, die Bevölkerung zu politisieren, also diese klassische Vorstellung des Parlaments als eine Bühne vor allen Dingen sozusagen, als Ort der Agitation. Und der Aufbau der Macht ist eher etwas, was so auf so einer gesellschaftlichen Ebene passiert, durch die Organisierung und durch die Aneignung der Fähigkeit, keine Ahnung, mal irgendwann die Produktionsmittel einfach in Besitz zu nehmen und so weiter. Habt ihr da irgendwie so einen Standpunkt zu diesen Fragen? Auch eine Riesenfrage natürlich. Ich meine, wir haben es nicht ausformuliert, aber wir haben ständige Debatten natürlich darüber. Ich kann dir jetzt ein bisschen meine Meinung sagen. Ich denke, und eigentlich ist es spannend, dass man eben all diese Debatten eigentlich anhand von konkreten Beispielen durchdiskutieren müsste. Also das, was du gerade, die Frage, die du stellst, denke ich, das sind alles wichtige Fragen, die eine linksradikale, kommunistische, sozialistische Organisation sich natürlich fragen muss. Und dass man darf nicht auf der Ebene der abstrakten Sachen sein. Wir können nicht einfach sagen, ja, Lenin hat das schon beantwortet in Staat und Revolution und irgendwie, und Gramsci hat ja das ein bisschen, die kompliziertere Gesellschaftsstruktur ein bisschen mehr unter die Lupe genommen und so weiter und so fort. Ich glaube, es sind ja die Antworten auf diese Fragen sind ja immer sehr Zeit, man muss immer die Zeit im historischen Kontext mit einbeziehen. Und ich denke zum Beispiel Frankreich im Moment, diese sozialen Bewegungen in Frankreich, kann sehr gut auch Hinweise darauf geben, wie etwas funktionieren muss. Und ich denke, zum Beispiel Frankreich zeigt im Moment, dass eine ganz krasse Radikalisierung auch der sozialen Proteste stattfinden kann, anhand einer Reform, die Arroganz eigentlich der Bürgerlichen vor allem an den Tag gelegt hat, also mit dieser Rentenreform, die dann eben, dass sich dann erweitert hat mit der Durchsetzung der Reform, ohne das Parlament zu konsultieren, also mit der Anwendung dieses Artikels 49.3. Da haben sich die jungen Leute sind dann ins Spiel gekommen, haben dann auch mit protestiert, mit der Gewerkschaftsbewegung, die endlich eine Einheit an den Tag gelegt hat und so weiter und so fort. Und wenn wir die Bilder schauen auf dem 1. Mai, kann man denken, ja, das ist irgendwie kurz vor einer Revolution oder vor einer radikaleren Veränderung, wo eben die Menschen irgendwie Protagonisten ihres eigenen Schicksals werden und so weiter und so fort. Aber ich denke, wir sind eben leider weit davon entfernt, weil ein wichtiges Element fehlt in Frankreich, nämlich eine Radikalisierung und eine Selbstorganisierung der Arbeiterinnen am Arbeitsplatz. Die ökonomischen Sektoren, die Schlüsselsektoren der französischen Ökonomie bleiben halt immer noch untangiert von diesen Protesten. Die Arbeiter gehen dann zwar, Arbeiterinnen gehen zu den Protesten auf die Straße, aber sie blockieren die Produktion nicht. Das Wirtschaftswachstum oder das Bruttoinlandprodukt, das bleibt stabil. Also da gibt es nicht wirklich, die Bürgerlichen werden nicht in den Profiten tangiert. Das heißt, die Machtstrukturen sind immer noch sehr, sehr stabil. Und das zeigt für mich, das ist für mich ein Beweis dafür, dass halt immer noch diese Dimension des Kampfes und der Frage der Macht wichtig ist. Also die Selbstorganisierung der Arbeiterinnen in den Betrieben, seien es Schulen, Dienstleistungsbetriebe oder klassischere Fabriken, sind zentral. Und das haben wir auch in Frankreich eben, als zu Beginn zum Beispiel in den Raffinerien gestreikt wurde, hat man gesehen, okay, das tangiert irgendwie die ganze Gesellschaft, das tangiert die ganze Ökonomie. Das heißt, wenn dort die Selbstorganisation vorankommt, sich entwickelt, kann das eine radikale Veränderung herbeiführen. Gleichzeitig denke ich, dass eben auch nicht einfach nur auf dieser Ebene dann der Gesellschaft eine Form der Gegenmacht aufgebaut werden muss, sondern eben auch, man muss dann gesellschaftlich diskutieren, wie eine andere Form des Staates sozusagen aufgebaut werden muss. Also die ganze Frage des, ich glaube auf Deutsch sagt man Dualismus der Macht, also dass eben Strukturen aufgebaut werden, die schon hinweisen darauf, wie die Gesellschaft anders organisiert werden kann. Das braucht es auch in einem Moment, im Prozess der radikalen Veränderung. Das heißt, es braucht in Frankreich heute zum Beispiel in den Quartieren, in den unterschiedlichen Städten, braucht es Vollversammlungen, in denen Gewerkschaften, politische Parteien, Basisorganisationen zusammenkommen und darüber streiten, wie eine andere Gesellschaft organisiert werden kann, in welche Richtung muss es gehen, was sind die ersten Programmpunkte oder die ersten Reformen, die man durchsetzen will. Das sind wichtige politische Momente, die eben die Macht der Arbeiterinnen irgendwie auch zusammenbringen kann und einen politischen Ausdruck erhalten können. Gleichzeitig bin ich überzeugt, also das ist das, was eigentlich sozusagen außerparlamentarisch, außerinstitutionell geschehen muss, um eben politische Kraft zu akkumulieren. Gleichzeitig bin ich aber überzeugt, dass es auch wichtig ist innerhalb der Institutionen. Da ist meiner Meinung nach ist es heute extrem schwierig, eine radikale Veränderung zu haben, ohne einen Moment auch der Legitimierung über das parlamentarische System. Also man braucht linke Kräfte innerhalb des Parlaments, die Bestandteil sind einer größeren Bewegung außerhalb des Parlaments, die aber im Parlament irgendwie auch eine gewisse Legitimität erhalten. Ich denke, La France Insoumise ist sehr interessant. Ich war in Frankreich vor einigen Wochen und habe dort auch sehr viele Treffen gehabt mit Leuten von La France Insoumise. Die machen eine unglaublich interessante Arbeit, weil sie sagen, wir wollen die Stimme der Proteste sein innerhalb der Parlamente. Und sie machen jeden Tag massiv viele Interventionen im Parlament, um eben auch diese Stimme der Straße in die Institutionen zu bringen. Gleichzeitig sind sie aber während der Proteste immer in vorderster Front als Repräsentanten der Institutionen und dokumentieren zum Beispiel die Brutalität der Polizei, die Repression der Polizei, intervenieren dort, wo sie können, wenn eben die Polizei Leute willkürlich verhaftet, steht vor dem Polizeiposten, wo die Menschen dann auch verhaftet werden und so weiter und so fort. Also ich glaube, in Frankreich hat man Ansätze von dieser Dialektik, wie man eigentlich drinnen und draußen außerhalb der Institutionen arbeiten muss. Man hat da schon Ansätze, die das irgendwie den Weg weisen, aktuell in unserem historischen Kontext. Aber trotzdem sind auch Momente, die fehlen in Frankreich, die eben, wo man eben noch mehr denken muss, noch mehr vertiefen muss, um zu verstehen, wie dann ein radikaler Bruch oder ein Bruch tout court eigentlich auch geschehen kann. Ich weiß nicht, ob ich vor allem Verwirrung gestiftet habe, aber das sind so ein bisschen zu Frankreich. Ich finde Frankreich im Moment wirklich sehr, sehr spannend, um eben genau diese Machtfrage zu stellen. Und vor allem, ich glaube auch, dass eben mit größter Wahrscheinlichkeit, wenn die Bewegung es nicht schafft, diese Veränderung herbeizuführen, wie die Reaktion dann auch aussehen wird. Weil leider ist Rassemblement National, also die Partei um Marine Le Pen, steht da bereit und ein Teil der Bourgeoisie wird Macron sicherlich fallen lassen und die werden mit größter Sicherheit, mit Sicherheit nicht eine linke Regierung erlauben. Also das heißt, die werden dann die faschistischen Kräfte unterstützen. Da müssen wir uns auch überlegen, wie wir damit umgehen werden.